Ben hat in den vergangenen Jahren neben Gedichten mehr und mehr Essays und Radiovorträge geschrieben. Die Radiosender zahlen gute Honorare und Geld ist bei Ben immer knapp. Aber diese Aufsätze sind nicht nur Brotarbeit für ihn. Er hat sich, obwohl er als Dichter erklärtermaßen mit den Zeitgeschehnissen nichts zu tun haben will, in literaturpolitische Debatten verstrickt. Es begann zunächst harmlos, wie eine der üblichen Feuilleton-Balgereien. Mit seinem steilen Selbstverständnis als Lyriker, der als Richtschnur nur die zeitlose Eigengesetzlichkeit der Kunst akzeptiert, eignet Ben sich hervorragend als Gegenfigur zu einer Ästhetik des sozialen Engagements, die in der Literatur eine Waffe im politischen Kampf sieht. Der Kritiker und Dichter Max Hermann Neisse feierte Ben deshalb 1929 als mutigen Avantgardisten, der sich ideologisch von niemandem vereinnahmen lässt, und spielte ihn aus gegen Wegbereiter einer populären, aber oft simpel gemachten Agitprop-Kunst. Autoren wie Johannes R. Becher und Egon Erwin Kisch fühlten sich daraufhin von Hermann Neisse angegriffen und stellten Ben ihrerseits als Paradebeispiel eines weltflüchtigen, versponnenen, letztlich asozialen Dichtersnobs hin. Worauf sich Ben, der viel zu sehr auf Anerkennung bedacht ist, als dass er solche Anwürfe ignorieren könnte, in den publizistischen Meinungskampf stürzte. Doch dieser Kampf hat seine eigene Dynamik. Ben streitet, polemisiert, spitzt zu und steigert sich in extreme Positionen hinein. Wenn linke Schriftsteller Rationalität und Aufklärung zum höchsten Maßstab ihrer Literatur machen, kann er darüber nur den Kopf schütteln. Sind denn nicht der Mythos, der Rausch und das Irrationale in der Kunst schon seit alters her die viel stärkeren Mächte? In seinen Augen degradiert der Kampf um Fortschritt und soziale Gerechtigkeit die Literatur zu platter Propaganda. Mehr noch, der Kampf selbst zeugt letztlich von Naivität. Als Leser Nietzsches ist Ben fest davon überzeugt, dass die Geschichte im Kern keinen Fortschritt, keine Moral, keine Hoffnung kennt. Sie geht mitleidlos über das Schicksal von Millionen hinweg. Das einzige Gesetz, dem sie folgt, ist das Gesetz des Lebens und Überlebens. Auch deshalb werden für Ben, den Mediziner und Naturwissenschaftler, Begriffe wie Züchtung, Rasse oder Volk immer wichtiger. Die Jahre der Weimarer Republik und der Demokratie sind in seiner Wahrnehmung Jahre des sozialen Zerfalls, der Dekadenz, des Untergangs. Wenn sich das Volk jetzt von dieser Staatsform abwendet, wenn es sich unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wieder eine strengere Ordnung geben will, um sich zu einer herrscherlichen Rasse zu züchten, dann ist das für Ben eine gut nachvollziehbare, historisch notwendige Reaktion. Für ihn wird immer unwiderlegbarer, dass die bürgerlichen Werte der Republik, des Liberalismus, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit überlebt und erledigt sind. Manchmal ist er regelrecht erstaunt über die eigenen Ansichten. Als er einmal mit Tilly Wedekind am Fenster seiner Praxis steht und die Marschkolonnen junger Nazis sieht, die auf der Belle Alliance Straße in Richtung Tempelhofer Feld ziehen, sagt er plötzlich zu ihr: »Jetzt gefallen mir sogar die braunen Uniformen.« All das schießt zusammen in seinem Brief an Seyerlin. Für Ben hat vor 4 Wochen mit der Machtübernahme Hitlers ein neuer Abschnitt der Geschichte begonnen. Eine Epoche, in der die archaischen Werte, die er ohnehin immer für die Mächtigeren hielt, wieder in ihre Rechte eingesetzt werden. An die Stelle des Individualismus tritt Opferbereitschaft und Selbstaufgabe für das große Ganze. An die Stelle der Demokratie mit ihren mühsam ausgehandelten Kompromissen tritt eine organisch geformte Volksgemeinschaft. An die Stelle sozialistischer Kollektive treten die mythischen Kollektive und Schicksalsgemeinschaften, wie sie die Nationen verkörpern. Fragen nach Recht oder Unrecht stellen sich da nicht. Bei geschichtlichen Umbrüchen von solcher Dimension, wie Ben sie jetzt kommen sieht, geht es immer gewaltsam zu. Das ist bedauerlich, sicher, aber letztlich nicht entscheidend. Entscheidend ist nur die neue Ordnung, die errichtet wird, und eine andere Menschheit, ein anderes Volk hervorbringen wird. Jede Revolution fordert Opfer, sie sind unvermeidlich. Und in gewisser Hinsicht zählt Ben auch sich zu diesen Opfern, schließlich ist er mit 46 kein junger Mann mehr. »Ein neues Geschlecht wächst heran«, schreibt er an Seyerlin. ein uns sehr Fremdes. Möge es sich eine glücklichere Geschichte, eine frohere Zeit, ein anständigeres Volk heranzüchten und bilden, als wir es hatten. Ich nehme sehr stark Abschied von mir und allem, aus dem wir wurden und das uns schön und lebenswert erschien. Ben hält sich nicht nur für einen Dichter, sondern auch für einen Denker. Das gehört zu seiner Vorstellung von geistiger Elite, zu der er sich zählt. Und eine solche Elite betrachtet und beurteilt geschichtliche Prozesse von einer schwindelnd hohen Warte. Für das alltägliche Klein-Klein der Politik hat Ben wenig Verständnis. Die Frage, ob er möglicherweise, wie viele Schriftsteller vor und nach ihm, das sehr großräumig angelegte Welt- und Geschichtsbild seiner Literatur mit den politischen Realitäten verwechselt, stellt er sich nicht. Mit dem pauschalen Wort von einer alles umwälzenden Revolution, die auf moralische Rechtfertigung keine Rücksicht nehmen muss, öffnet er der Willkür Tür und Tor, ohne einen Blick auf die trüben Gestalten zu werfen, die diese angebliche Revolution anführen. Ben spricht nicht zuletzt deshalb so siegesgewiss von einer Epochenwende, weil er sich die sozialen, ökonomischen und technischen Voraussetzungen einer modernen Industriegesellschaft gar nicht vor Augen stellt. Er sieht nur seine geschichtsphilosophischen Ideen, und wenn die Realität diesen Ideen nicht entspricht, dann ist das umso bedauerlicher für die Realität. Nachdem sich Walter Mehring von Brecht im Krankenhaus verabschiedet hat, stapft er durch die zunehmende Kälte zu einem Café, in dem der SDS, der Schutzverband deutscher Schriftsteller, für den Nachmittag ein Treffen geplant hat. Mehring wird dort erwartet, er soll aus seinen Texten lesen und natürlich will er von der Warnung berichten, die ihn über den Freund aus dem Innenministerium erreicht hat. Aber noch bevor er das Café betreten kann, kommt auf der Straße eine Schönheit mit dunklen, ungezähmten Locken auf ihn zu. Mascha Kaleko. Sie ist 25, eine gewitzte, geistreiche Frau, die mit ihrer nüchtern-ironischen Lyrik schon jetzt als eine der wichtigen neuen Dichterinnen des Landes gilt. Viele Zeitungen drucken ihre Gedichte und im Rowohlt Verlag ist vor einigen Wochen ihr erster kleiner Band erschienen mit dem schönen, neusachlichen Titel »Das lyrische Stenogrammheft«. Doch jetzt im Moment geht es Mascha Kaleko nicht um Literatur. »Mehring«, zischt sie ihm zu. »Sie müssen sofort verschwinden. Da oben ist die Hakenkreuz-Hilfspolizei mit einem Haftbefehl für Sie.« Mehring dreht auf der Stelle um. Er will nicht auffallen, also geht er langsam und ist froh um jeden Meter, den er sich von dem Café entfernt. Schritt um Schritt schleicht er sich in Sicherheit. Dann entschließt er sich, jetzt sofort den Rat umzusetzen, den ihm dieser Freund über seine Mutter zukommen ließ. Er geht zum Bahnhof und setzt sich in den nächsten Zug Richtung Grenze. Brecht fährt noch nicht. Er hat für sich und Helene Weigel eine Zuflucht gefunden, wo sie die Nacht sicher verbringen können. Er kennt Peter Suhrkamp schon sehr lange. Sie sind sich 1920 ausgerechnet im Haus von Hans Joost am Starnberger See begegnet. Beide besuchten sie ihn damals, um mit ihm über sein Stück »Der König« zu diskutieren, das auch Thomas Mann so beeindruckt hatte, dass er Joost brieflich seiner kollegialen Liebe versicherte. Suhrkamp arbeitete damals noch als Lehrer, knüpfte aber schon Verbindungen, um als Literaturkritiker, Redakteur oder Lektor Fuß zu fassen. Seither ist Brecht, der kluge Netzwerker, mit ihm in Verbindung geblieben. Eine Zeit lang hat Suhrkamp bei Gustav Hartung am Darmstädter Theater als Dramaturg gearbeitet, später dann als Redakteur der Monatszeitschrift Uhu in Berlin, in der er immer wieder mal Gedichte von Brecht druckte. Inzwischen gibt er im S. Fischer Verlag die Neue Rundschau heraus, eine bildungsbürgerliche, konservative Literaturzeitschrift, die noch niemand irgendwelcher linker oder gar marxistischer Ambitionen verdächtigt hat. Kurz, Suhrkamp steht mit Sicherheit auf keiner Verhaftungsliste der Polizei und er ist bereit, Brecht und Helene Weigel in seiner Wohnung aufzunehmen. Morgen können die beiden dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Die SPD hat für den Abend eine große Karl-Marx-Kundgebung im Sportpalast organisiert. Der 50. Todestag von Marx ist zwar erst am 14. März zu feiern, aber natürlich erhofft sich die Partei von einer vorgezogenen Veranstaltung propagandistische Wirkungen für ihren Wahlkampf. Nach einigen anfänglichen Rezitationen löst die Polizei die Versammlung auf, wegen irgendwelcher angeblich regierungskritischer Bemerkungen. Der Saal muss geräumt werden. So geht das seit Wochen schon. Es gibt kaum noch SPD-Veranstaltungen, die nicht aufgelöst oder von der SA gestört werden. Als die Besucher vor dem Sportpalast ins Freie treten, empfängt sie glutrotes Licht am Nachthimmel, Feuerschein. Rasend schnell schwirrt die Nachricht durch die Menge: Der Reichstag brennt. Es ist nach 21 Uhr, als der Brand im Reichstagsgebäude gemeldet wird. Die Feuerwehr rückt mit 15 Löschzügen aus. Ein erster Brandherd im Parlamentsrestaurant kann noch eingedämmt werden. Doch gegen die über 20 anderen Brandstellen, die im ganzen Haus auflodern, sind die Feuerwehrleute machtlos. Im Sitzungssaal mit der darüberliegenden Kuppel entwickelt sich das Feuer wie in einem Kamin und erreicht schnell Temperaturen von nahezu 1000 Grad. Der Chef der politischen Polizei, Rudolf Diels, trifft kurz nach der Feuerwehr ein. In dem brennenden Gebäude wird ein halbnackter, offenbar geistig verwirrter Niederländer aufgegriffen, der »Protest! Protest!« stammelt. Hitler isst an diesem Abend beim Ehepaar Goebbels am Reichskanzlerplatz zu Abend. Goebbels ignoriert den ersten Anruf, der den Brand meldet, er hält die Nachricht für einen Scherz. Erst als die Meldung durch einen zweiten Anruf bestätigt wird, informiert er Hitler. Im Wagen rasen sie über die schnurgerade Charlottenburger Chaussee durch den Tiergarten ins Regierungsviertel. Hermann Göring hat vor ihnen die Brandstelle erreicht. Er steigt über die kreuz und quer liegenden Feuerwehrschläuche. Löschwasser gefriert in riesigen Pfützen. Als Hitler und Goebbels und wenig später auch Franz von Papen eintreffen, bezichtigt Göring brüllend die Kommunisten, den Brand als Signal für einen landesweiten Umsturzversuch gelegt zu haben. Er befiehlt höchsten Alarmzustand für die gesamte Polizei. Hitler steigert sich angesichts des brennenden Gebäudes in einen Anfall rasender Erregung hinein. Diels hört ihn unbeherrscht schreien: »Es gibt jetzt kein Erbarmen mehr! Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht! Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er angetroffen wird! Die kommunistischen Abgeordneten müssen noch in dieser Nacht aufgehängt werden! Alles ist festzusetzen, was mit den Kommunisten im Bunde steht. Auch gegen Sozialdemokraten und Reichsbanner gibt es jetzt keine Schonung mehr.« Gegen 12:30 Uhr ist das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Diels und seine Beamten, aber auch SA- und SS-Trupps beginnen nach den bereits vor Wochen zusammengestellten Listen kommunistische Funktionäre und andere Gegner der Nazis festzunehmen. Noch in der Nacht erstattet der Polizeichef Goebbels Bericht, dass die Verhaftungen planmäßig verlaufen. Hitler fasst gemeinsam mit seinem Vizekanzler Papen erste Entschlüsse. Die Zeitungen von SPD und KPD werden verboten. Wenig später versammelt Hitler seine wichtigsten Leute im Hotel Kaiserhof. Die Stimmung ist großartig. Alle strahlen. Der im Gebäude festgenommene Niederländer hat sich selbst als Kommunist bezeichnet. »Das fehlte uns noch«, freut sich Goebbels. »Nun sind wir ganz heraus.« Ernst Rowohlt und Rudolf Ditzen sitzen mit ihren Frauen im Restaurant Schlichter und können rundum zufrieden mit sich sein. Rowohlt vor allem. Als Verleger hat er bei Ditzen alles richtig gemacht. Er hat das erstaunliche Talent dieses psychisch so gefährdeten Schriftstellers früh erkannt und sich in seinem Glauben an ihn durch nichts beirren lassen. Obwohl die ersten beiden Romane Misserfolge wurden und Ditzen wegen Unterschlagung und Betrug gleich zweimal im Gefängnis landete, hat Rowohlt unerschütterlich an ihm festgehalten. Nach der Haft hat Rowohlt ihn sogar halbtags im Verlag angestellt, damit er finanziell wenigstens notdürftig gesichert war und weiterschreiben konnte an seinem dritten Roman, der immerhin ein wenig Geld einbrachte. Im vergangenen Frühsommer war es dann soweit. Ditzen, der sich als Schriftsteller Hans Fallada nennt, hat ein neues Manuskript abgeschlossen, seinen vierten Roman. Die Vossische Zeitung druckt ihn vorab, die Buchhändler, Leser, Kritiker sind hingerissen und der Titel »Kleiner Mann, was nun?« wird umgehend zum geflügelten Wort, zur Chiffre für die Ratlosigkeit der Zeit. Es ist die Geschichte eines Durchschnittsangestellten, der mit Frau und Kind durch das Chaos der Weltwirtschaftskrise taumelt, Arbeit, Wohnung und jedes Vertrauen in die Zukunft verliert, aber einen letzten rettenden Halt in der Liebe zu seiner kleinen Familie findet. ein etwas sentimentaler Zeitroman, wie er aktueller und anrührender kaum sein könnte. Das Buch wird ein veritabler Bestseller. Verlage anderer Länder stehen bei Rowohlt Schlange, um die Übersetzungslizenzen zu kaufen, und auch die Filmproduzenten stürzen sich umgehend auf den Stoff. Schon jetzt, nur ein paar Monate nach dem Start des Buches, laufen bereits die Dreharbeiten. Nicht zuletzt deshalb hat Ernst Rowohlt die Falladas heute ins Schlichter eingeladen, ein nobles Restaurant, beliebt bei vielen Schriftstellern und Künstlern. Der Maler Rudolf Schlichter ist der Bruder des Wirts, an den Wänden hängen wie zu einer ständigen Verkaufsausstellung immer neue Gemälde oder Zeichnungen von ihm. Seine Freunde George Gross und Wieland Herzfelde zählen zu den Stammgästen, Brecht und Kurt Weill haben sich hier kennengelernt, und 1928 hat Brecht hier dem jungen Direktor des Schiffbauer Dammtheaters die erst halbfertige Drei-Groschen-Oper angeboten, die dann für beide zum größten Erfolg ihres Lebens wurde. Rowohlt möchte Fallada mit allen Mitteln bei Laune halten. Sie haben exzellent gegessen, viel Steinwein getrunken und ab und zu mit einem Gläschen Himbeergeist nachgespült. Rowohlt verwöhnt seinen neuen Star-Autor, denn Fallada ist durch die Arbeit an dem Film ebenso entnervt wie empört. Er verbringt ganze Tage in den Studios, immer in Angst, der Regisseur und die Drehbuchautoren könnten sein Roman zu einer flauen Kolportage-Story zurechtstutzen. Als Verleger macht Rowohlt sich berechtigte Sorgen, Fallada könnte das ganze Filmprojekt in Gefahr bringen, obwohl es die beste Werbung ist, die er sich für das Buch wünschen kann. Aber dieser Autor ist manchmal mit vernünftigen Argumenten nicht zu erreichen. Fallada war von Jugend an psychisch extrem labil und ist noch immer schwer berechenbar. Als Schüler wollte er sich gemeinsam mit einem Klassenkameraden umbringen. Die beiden Halbwüchsigen steigerten sich in nihilistischen Weltekel hinein und versuchten, ihren Suizid als Duell zu inszenieren. Tatsächlich erschoss Fallada den Freund, überlebte selbst aber schwer verletzt mit 2 Schüssen in der Brust. Ein Gericht erklärte ihn daraufhin für unzurechnungsfähig und schickte ihn vorübergehend in eine Heilanstalt. Kaum war er wieder frei, verstrickte er sich in eine unglückliche Liebesgeschichte. Er lernte die 8 Jahre ältere, sehr kultivierte Annemarie Seierlen kennen, die Ehefrau von Gottfried Benns Freund Egmund Seierlen. Doch das Verhältnis des ungleichen Paars zerbrach und Fallada rutschte ab in lebensbedrohliche Drogen- und Alkoholexzesse. Erst nach mehreren Aufenthalten in Entzugskliniken und seinen Haftstrafen konnte er seine Morphiumsucht überwinden, blieb aber ein Trinker. Seinen Alkoholkonsum versucht er im Griff zu behalten, aber manchmal verliert er im Rausch jede Kontrolle über sich. Schon deshalb war es keine gute Idee, dass Rowohlt jetzt zum Essen so großzügig Wein und Schnaps bestellt hat. Aber über so etwas macht sich Rowohlt keine Gedanken. Er ist ein Mann von schier unbegrenzter Energie und Unternehmungslust, ein dröhnender Kraftmensch und Selbstdarsteller, der nur eines in seinem Leben zu fürchten scheint: Langeweile. Er liebt es, wenn Anekdoten über ihn verbreitet werden und ist jederzeit bereit, Anlässe dafür zu schaffen. Auf Feiern und Festen beißt er gern in Sektkelche, zerkaut das Glas zur Verblüffung der übrigen Gäste und verschlingt es. Oder er rollt Manuskripte, die ihm Autoren für seinen Verlag anbieten, zu einer Papierröhre zusammen, klopft damit gegen seinen Hinterkopf und behauptet, nach dem Klang des Aufpralls die Qualität des Textes beurteilen zu können. Entsprechend beliebt und berüchtigt sind die Partys seines Verlags. Ausgeprägte politische Überzeugung hat Rowohlt nicht. Er lädt nicht nur Linke und Liberale, sondern ebenso rechte oder rechtsextreme Schriftsteller ein und freut sich an der hochexplosiven Stimmung, die aus der Konfrontation der beiden Lager entsteht. Einige seiner besten Autoren und engsten Mitarbeiter sind Juden, aber das hält Rowohlt nicht davon ab, auch einen Mann wie Ernst von Salomon zu beschäftigen, der nach dem Krieg in Freikorps kämpfte und 1922 wegen seiner Beteiligung an dem antisemitischen Attentat auf Walter Rathenau zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Im Vergleich dazu geht es heute Abend entspannt zu. Rowohlt will Fallada beruhigen, will dessen Sorgen wegen des Films zerstreuen. Alle 4 sitzen bereits beim Mokka, der hierbei schlichter mit kleinen Kaffeemaschinen am Tisch zubereitet wird. Rowold und Fallada sind weinselig, aber friedlich. Ihre Frauen kümmern sich wenig um das, was die Männer besprechen, sondern plaudern miteinander. Als plötzlich ein Kellner ins Lokal stürzt und brüllt: »Der Reichstag brennt! Der Reichstag brennt! Die Kommunisten haben ihn angesteckt!« Fallada und Rowold springen auf, schauen sich an, sind wie elektrisiert. Sie schreien nach der Rechnung, schreien, dass sie eine Autodroschke brauchen. »Wir wollen zum Reichstag! Wir wollen Göring Kokeln helfen!« Die beiden Frauen werden blass. Das ist reiner Wahnsinn. In einer so brisanten Situation lauthals schreiend die Nazis zu beschuldigen, reiner Wahnsinn. Sie reden beschwichtigend auf ihre betrunkenen Männer ein, lotsen sie aus dem Restaurant in der Hoffnung, dass Schnee und Winterluft die Gemüter kühlen, und buxieren sie ins nächste Taxi. Aber nicht, um zum Reichstag zu fahren, sondern um zunächst Rowold und seine Frau bei ihrer Wohnung abzusetzen. Dann lassen sich Fallada und seine Frau Anne, die er gern Suse nennt, nach Hause bringen. Ihr Weg führt in nicht allzu großer Entfernung am Reichstag vorüber. Fallada sieht die Flammen hoch aus der Kuppel über dem Gebäude schlagen. Ein grelles Menetekel vor schwarzem Winterhimmel. Der Satiriker Alexander Roda-Roda ist zu einer der beliebten Abendgesellschaften von Georg Bernhard, dem ehemaligen Chefredakteur der Vossischen Zeitung, eingeladen. Die Gäste setzen sich erst spät zu Tisch. Während des Essens wird einer von ihnen, der niederländische Gesandte, zum Telefon gerufen. Bald wundern sich die übrigen, wo der Diplomat so lange bleibt. Wie sich herausstellt, hat er das Haus sofort nach dem Anruf ohne ein Abschiedswort verlassen. Erst am nächsten Tag wird klar, warum. Ein Niederländer namens Marinus van der Lubbe behauptet von sich, das deutsche Parlamentsgebäude in Brand gesteckt zu haben. Ein diplomatischer Katastrophenfall. Der Gesandte wurde augenblicklich gebraucht. Willi Münzenberg ist nicht nur erfolgreicher kommunistischer Verleger, sondern auch Reichstagsabgeordneter der KPD. Sein Wahlkreis liegt bei Frankfurt am Main, also ist er jetzt, 6 Tage vor der Wahl, als Wahlkämpfer unterwegs. Heute hält er in Langenselbold, östlich von Frankfurt, eine Rede. Er ist gut in Form, seine Zuhörer sind begeistert. Selbst der Beamte, der die Veranstaltung beobachten und im Zweifelsfall auflösen soll, drückt ihm hingerissen die Hand. 10 Minuten, nachdem Münzenberg zusammen mit seinem Fahrer die Versammlung verlassen hat, trifft ein SA-Trupp ein, der ihn verhaften soll. Münzenberg bemerkt davon nichts und lässt sich in seiner Limousine nach Frankfurt bringen zur Wohnung eines Freundes, bei dem er übernachtet. Als die Meldung vom Brand eintrifft, bricht in Redaktion und Setzerei augenblicklich die Hölle los. Theodor Wolf ist lange genug Chefredakteur, um zu wissen, was jetzt auf ihn zukommt. Eine Sturzflut von Nachrichten, Vermutungen, Hinweisen, Gerüchten, Anrufen seiner Reporter, ersten Mitteilungen von Polizei und Feuerwehr, ersten Fotos, ersten Reaktionen der Politiker. Unendlich viele Informationen, die meisten davon unwichtig, immer aber präsentiert als Sensationen. Was davon ist druckbar? Was davon ist Hysterie oder frei erfunden? Seine Aufgabe und die seiner besten Leute ist es jetzt, zu trennen zwischen Verlässlichem, Übertriebenem und Propaganda, zwischen Meldungen und Tatarenmeldungen und dazu im Blatt den richtigen Ton zu treffen für den historischen Ernst dieses Tages. Auf den Gängen wird gerannt, geflucht, geschrien. Wolf ist 64 Jahre alt, seit 27 Jahren Chefredakteur des Berliner Tageblatts, ein kräftiger Mann mit Kneifer und Schnauzbart, der sich nur selten ohne Zigarette zwischen den Lippen sehen lässt. Mit 19 hat er bei seinem Cousin Rudolf Mosse, dem legendären Chef des Mosse-Verlags, angefangen und das journalistische Handwerk von Grund auf gelernt. Unter seiner Regie ist das Tageblatt zu einer der führenden liberalen Zeitungen des Landes herangewachsen. Er hat Rudolf Olden, einen der klügsten Kommentatoren der deutschen Innenpolitik, in die Redaktion geholt. Er hat Alfred Kerr, dem Theaterpapst, im Feuilleton alle Freiheiten gegeben, um diesen schwierigen, stolzen Mann an die Redaktion zu binden. Und er hat viele junge Nachwuchstalente entdeckt, wie Gabriele Tergit, die seit 1924 ihre außergewöhnlichen literarischen Gerichtsreportagen für ihn schreibt. Oder wie den jungen Wolfgang Bretholz, diesen umtriebigen Österreicher, den er, noch keine 30 Jahre alt, zum Ressortleiter für die Innenpolitik gemacht hat und der jetzt wie panisch in sein Zimmer getrampelt kommt und ihn bei der Arbeit stört. Er hat, stößt Bretholz hervor, bei Kollegen eine der Verhaftungslisten der Nazis gesehen. Ganz weit oben stand der Name Theodor Wolf. Die Polizei oder die SA kann jeden Augenblick hier sein. Die wissen, wo sie ihn finden. Er muss sofort raus aus der Redaktion, raus aus diesem Haus, raus aus Berlin. Wolf zögert. Er ist ein unbescholtener Bürger. Muss er die Polizei fürchten? Er kann doch als Chefredakteur bei dieser Nachrichtenlage nicht... Bretholz holt Wolfs Mantel und Hut, achtet nicht auf die Proteste seines Chefs, drängt ihn vom Schreibtisch weg aus dem Zimmer und auf die Straße in seinen Wagen. Zum Anhalter Bahnhof ist es nicht weit. Hoffentlich werden die Bahnsteige noch nicht überwacht. Bis sie ankommen, hat Wolf sich in sein Schicksal gefügt. Vielleicht hat Bretholz recht. Vielleicht ist es besser, wenn er Berlin für ein paar Tage verlässt. Im Bahnhof schaut er sich um. Spitzel sind nicht zu sehen. Aber würde er sie überhaupt erkennen? Er nimmt den Nachtzug nach München. Klaus Mann genießt die Karnevalstage. Meist holt er Herbert Franz nach dessen Auftritt in der Pfeffermühle von der Bourbonnière ab und zieht dann mit ihm und manchmal auch mit Erika los zu Bällen oder Privatfesten. Auch heute Nacht sind die beiden unterwegs. Klaus ist auf das Schönste in Herbert verliebt, wie noch nie, seit sie sich kennen. Gegen Morgen begleitet er ihn zum Bahnhof und sie haben einen wunderbaren Moment zusammen in der Straßenbahn. Auf der Rückfahrt geht der Tram das Benzin aus. Eine halbe Stunde lang steht sie auf der Prinzregentenstraße. Um 6:30 kommt er endlich zu Hause an. Bei einem Feuerüberfall auf ein nationalsozialistisches Lokal in Hamburg wird ein 18-jähriger Schüler erschossen. In Wuppertal stirbt ein KPD-Mann nach einer Schießerei an seinen schweren Schussverletzungen. In Frankfurt-Höchst wird gegen 4 Uhr morgens ein SS-Führer überfallen und durch Schüsse tödlich verletzt. Kommunisten beschießen einen nationalsozialistischen Demonstrationszug in Berlin-Friedrichshain. 4 Männer werden schwer verletzt, einer von ihnen stirbt. In Berlin-Kreuzberg, rund 500 Meter von der Praxis Gottfried Benz entfernt, kommt es zu einer schweren Schießerei. Ein 24-jähriger nationalsozialistischer Student trägt tödliche Verletzungen davon. Die Diktatur ist da. Dienstag, 28. Februar. Gestern Abend ist Karl von Ossietzky von der Redaktion der Weltbühne mit Freunden noch zu Gusti Hecht gegangen, seiner Freundin. Sie ist eine junge, etwas burschikose und sehr begabte Kollegin. Eigentlich hat sie Architektur studiert und in Wien ihr Ingenieurdiplom gemacht. Vor ein paar Jahren gewann einer ihrer Entwürfe den Wettbewerb für den Bau einer neuen Synagoge in Berlin-Tiergarten, doch realisiert wurde er nicht. Enttäuscht hat sie sich bald darauf als Fotoredakteurin für den Weltspiegel anheuern lassen, die Sonntagsbeilage des Berliner Tageblatts, und schon 3 Monate später beförderte Theodor Wolf sie zur Ressortleiterin, zuständig für die ganze Beilage. Ängstlich ist sie nicht. Vorgestern, am letzten Sonntag vor der Wahl, hat sie das Foto einer Massenkundgebung der SPD gegen Hitler auf die erste Seite des Weltspiegels gestellt und im Heft eine komplette Doppelseite mit Fotos von anderen Demonstrationen gefüllt unter dem Titel »Der Marsch des deutschen Volkes gegen den Faschismus«. Mod, Ossietzkys Frau, weiß nichts von ihr. Als gestern, irgendwann nach 9 Uhr, im Radio die Meldung kam, der Reichstag stehe in Flammen, haben ihn seine Freunde und Gusti Hecht wieder bestürmt, sofort das Land zu verlassen. Doch Ossietzky ist unbeirrbar. Er hat immer neue Gründe zu bleiben. Er will die Wahl am kommenden Sonntag abwarten. Er weiß nicht, wovon er im Ausland leben soll. Er hat Schulden, die Einrichtung der neuen Wohnung war teuer. Nein, er hat sich entschieden, er wird bleiben. Und außerdem, so beruhigt er die Freunde, hat er nach dem Umzug in die neue Wohnung kein Namensschild an der Tür angebracht. Es dürfte den Rollkommandos also schwerfallen, ihn zu finden. Als er dann nach Hause kommt, drängt ihn auch Mod zur Flucht. Aber sie scheitert, wie die anderen auch. Ossietzky will bleiben. Gegen 3:30 klingelt es an der Tür. 2 Kriminalbeamte nehmen ihn fest. Sie erlauben ihm noch, sich zu waschen und anzuziehen, dann führen sie ihn ab. Kopf hoch, verabschiedet er sich von Mot. Ich komme bald wieder. Die Gefahr für Erich Mühsam ist groß. Er weiß das. Als einer der ehemaligen Anführer der Münchner Räterepublik steht er, wie Toller, ganz oben auf der Liste der Leute, denen die Nazis an den Kragen wollen. Doch für Mühsam gibt es noch ein zweites Problem. Er hat kein Geld. Seit Tagen versucht er, etwas aufzutreiben, um sich ins Ausland absetzen zu können. Gestern endlich hat er genug zusammenbekommen für eine Fahrkarte nach Prag und die ersten Tage dort. Heute früh will er abreisen, sein Koffer ist gepackt, seine Frau soll später nachkommen. Die beiden schlafen noch, als es früh um 5 klingelt. 2 Kriminalbeamte nehmen ihn fest. Mit Verhaftungen hat er Erfahrungen, seit dem Krieg war er schon 2-mal im Gefängnis. Diesmal wird es noch bitterer werden, sagt er zu seiner Frau. Dann verabschiedet er sich ruhig wie immer von ihr und auch von Niki und Molly, dem Hund und der Katze des Paares. Egon Erwin Kisch wird in seiner Wohnung an der Motzstraße verhaftet. Es ist, wie bei Erich Mühsam, 5 Uhr früh, als er das Klingeln hört und gleich darauf die Schritte seiner Vermieterin, die zur Tür geht, um zu öffnen. Dann klopft sie gegen seine Zimmertür. »Herr Kisch, bitte öffnen Sie!« Als er aufschließt, nehmen ihn 2 überraschend höfliche Kriminalbeamte fest. Er darf sich waschen und anziehen, sie fragen, ob er eine Waffe hat oder die Absicht zu fliehen. Da er beides verneint, verzichten sie auf Handschellen. Zu dritt fahren sie nicht mit einem Streifenwagen, sondern mit der U-Bahn zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Kisch drängt sich zwischen die anderen Fahrgäste. Frühaufsteher auf dem gewohnten Weg zur Arbeit, aber auf ihn wartet eine ungewisse Zukunft. Im Präsidium übergeben ihn die beiden Beamten an die Kollegen vom Innendienst und erhalten für ihn eine Quittung. Der Korridor, der zur Abteilung der politischen Polizei führt, ist überfüllt. Eine graue Masse blasser, aus dem Morgenschlaf gerissener Männer. Als ersten erkennt Kisch den Anwalt Alfred Apfel, den Hausanwalt der Weltbühne, der schon viele linke Aktivisten verteidigt hat. Fein, denkt er, vielleicht kann der mich hier rausholen und ruft: Hallo, Dr. Apfel, ich bin verhaftet. Ich auch, antwortet der. Dann erkennt Kisch die übrigen. Karl von Ossietzky ist da und noch ein paar andere Schriftsteller, Wissenschaftler, Ärzte, dazu Reichstagsabgeordnete der KPD, die eigentlich Immunität genießen. Eine prominente Runde. Junge, nervöse Hilfspolizisten mit Hakenkreuz bewachen sie, bis sie gruppenweise in den Keller zum Polizeigefängnis geführt werden. Während sie ihre Taschen leeren, um Schlüssel, Streichhölzer, Bleistifte, Schnürsenkel abzugeben, drängt sich der neue Polizeipräsident Magnus von Levezo durch die Menge und schnauzt herum. Er nennt sie Pack, schickt einen von ihnen, der nicht sofort vor ihm stramm steht, in Dunkelarrest und verschwindet wieder. Danach werden die übrigen in eine Gemeinschaftszelle gezwängt, 47 in einem Raum. An den Wänden gibt es Pritschen, in der Mitte steht ein Eimer. Einer für alle. Dann geschieht nichts mehr. Das Warten beginnt. Früh am Morgen machen sich Brecht und Helene Weigel von Peter Surkamps Wohnung aus auf den Weg. Ein alter Schulfreund von Brecht, der inzwischen in Berlin als Arzt arbeitet, bringt sie mit seinem Wagen zum Anhalter Bahnhof. Niemand erkennt sie auf dem Bahnsteig. Sie steigen in den nächsten Zug nach Prag und sind erleichtert, als die Waggons endlich anrollen und Tempo aufnehmen. Doch dann, während der Fahrt, wird ihnen plötzlich klar, dass sie einen Fehler gemacht haben. 3 wertvolle Ringe von Helene Weigel sind in Brechts Wohnung zurückgeblieben. Angesichts ihrer knappen Finanzen ist das ein herber Verlust. An der Grenze gibt es keine Schwierigkeiten. Ihre Pässe sind in Ordnung. Als Grund für die Reise kann Brecht seine Einladung zur Lesung nach Wien vorweisen. Sobald sie Prag erreicht haben, rufen sie den jungen Pianisten Georg Knebler in Berlin an. Er hat Helene Weigel kürzlich noch bei ihrem Auftritt mit den Wiegenliedern einer proletarischen Mutter begleitet, bei dem sie vorübergehend verhaftet wurde. Die beiden beschreiben Knebler, in welcher Truhe die Ringe liegen, und bitten ihn, sie zu holen. Ein gefährlicher Auftrag. Knebler ist Kommunist und Jude. Eine Begegnung mit SA-Leuten, die Brechts Wohnung am Bahnhof Zoo beobachten oder durchsuchen, könnte verhängnisvoll für ihn enden. Doch Knebler hat Glück. Er findet die vergessenen Ringe, verlässt sofort wieder die Wohnung, die bislang noch einen unangetasteten Eindruck macht, und bringt die Schmuckstücke auf den Weg zu ihrer Eigentümerin. Das Kabinett tritt am Vormittag zusammen. Hitler bereitet seine Ministerrunde vor allem auf zwei Notverordnungen vor, die er sich von Hindenburg unterschreiben lassen möchte. In seinen Augen ist der psychologisch richtige Augenblick für die endgültige Abrechnung mit der KPD gekommen, und die will er nicht, wie er offen sagt, von juristischen Erwägungen abhängig machen. Irgendein Widerspruch dazu wird unter den Ministern nicht laut. Nach dem Ende der Sitzung legt er Hindenburg die »Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat« und die »Verordnung gegen Verrat am deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe« vor. Hindenburg unterschreibt, ohne zu zögern. Die zweite Verordnung dient vor allem dazu, für bestimmte politische Delikte die Todesstrafe einzuführen. Viel umfassender ist die erste. Durch sie werden alle wichtigen Grundrechte abgeschafft. Mit dem heutigen Tag gibt es keine Grenzen mehr für staatliche Übergriffe. Die Rede-, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit, das Post- und Telefongeheimnis und die Unverletzlichkeit von Wohnung und Eigentum werden außer Kraft gesetzt. Dazu die persönlichen Freiheitsrechte. Die Polizei kann ab jetzt nach Belieben jeden verhaften, die Haftzeit unbeschränkt ausdehnen und den Kontakt des Häftlings zu seiner Familie oder zu einem Anwalt verhindern. Mit anderen Worten, jeder und jede in den Grenzen Deutschlands ist der Willkür von Regierung und Behörden ausgeliefert. Dem Terror stehen Tür und Tor offen. Zwar gilt die Aufhebung der Grundrechte nominell nur bis auf Weiteres, aber die beiden Verordnungen des heutigen Tages werden bis zum Ende des Naziregimes nicht zurückgenommen. Der Rechtsstaat ist abgeschafft. Paragraph 2 der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat räumt der Reichsregierung außerdem noch das Recht ein, die Befugnisse aller Länder im Reich zu übernehmen. Damit ist auch der Föderalismus beseitigt. Nur 30 Tage nach seiner Vereidigung zum Reichskanzler hat Hitler damit die wesentliche gesetzliche Grundlage für seine unumschränkte Herrschaft geschaffen. Das wenige Wochen später verabschiedete Ermächtigungsgesetz benötigt er nur noch, um das Parlament endgültig überflüssig zu machen. In einem Interview für den englischen Daily Express wird Hitler gefragt, was an den Gerüchten dran sei, SA und SS planten ein Gemetzel unter ihren politischen Gegnern. Er antwortet belustigt: Ich brauche keine Bartholomäusnacht. Mit Hilfe der Notverordnung zur Verteidigung von Volk und Staat haben wir Gerichtshöfe eingesetzt, die alle Staatsfeinde unter Anklage stellen und so mit ihnen verfahren werden, dass es ein für allemal aus ist mit den Verschwörungen. Die Diktatur ist da. Die Schlagzeilen der Morgenzeitungen machen Willy Münzenberg in Frankfurt klar, in welche Lage er geraten ist. Der Reichstag in Flammen. Brandstifter sind die Kommunisten. Haftbefehl gegen alle Funktionäre der KPD. Seine Freundin Babette Gross ruft in seiner Berliner Wohnung an. Münzenbergs Sekretär berichtet ihr, dass die Polizei nachts schon dort war und ein Haftbefehl bei sich hatte mit einem uralten Foto von Münzenberg. Gemeinsam mit dessen Fahrer überlegen die drei, welche Optionen ihnen bleiben. In den Mittagszeitungen werden Steckbriefe prominenter Kommunisten gedruckt, auch der von Münzenberg ist dabei. Er sollte sich auf den Straßen besser nicht mehr sehen lassen. Und alle Grenzstationen dürften Fahndungsbefehle für ihn haben. Eine Flucht ins Ausland ist also hochriskant. Da fällt Babette Gross ein, dass der Schwiegervater ihrer Schwester Margarete in einem kleinen Ort bei Darmstadt wohnt. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber. Sie kennt ihn zwar nur flüchtig, erhofft sich aber von ihm einen Rat, wie Münzenberg entkommen kann. Dessen Fahrer parkt in der Nähe von Bubers Haus, Babette lässt die beiden Männer im Wagen zurück. Buber ist erschrocken über ihr Kommen, hat aber tatsächlich eine Idee. Das Saarland steht, zur Empörung deutscher Politiker und insbesondere der Nazis, seit dem Ersten Weltkrieg noch immer unter der internationalen Verwaltung des Völkerbundes. Da die Grenze zum Saarland nach deutschen Überzeugungen nicht ins Ausland führt, sondern von Deutschland nach Deutschland, sind die Kontrollen dort auf der deutschen Seite betont lasch. Ein Freund von Buber lehrt als Professor an der Universität von Saarbrücken. Buber gibt Babette Gross ein Empfehlungsschreiben mit, in dem er den Freund bittet, Münzenberg für einige Tage Unterschlupf zu geben. Was jetzt noch fehlt, ist ein brauchbarer Ausweis für Münzenberg mit falschem Namen. Zurück in Frankfurt erreicht Babette Gross im Trubel des hessischen Karnevals einen jungen KPD-Genossen, der ihr umstandslos seinen Pass überlässt. Das Foto darin sieht Münzenberg nicht einmal entfernt ähnlich, aber er hat keine andere Chance. Glücklicherweise ist es schon dunkel, als sie mit dem Auto die Grenze zum Saarland erreichen. Der Zollbeamte leuchtet nur oberflächlich in den Wagen, die Pässe beachtet er kaum. Sie dürfen weiterfahren. Münzenberg ist gerettet. Nach Deutschland kommt er nie zurück. Von Paris aus versucht er in den kommenden Jahren, den Widerstand linker Emigranten gegen Hitlers Deutschland zu organisieren. Weil er dabei eigenen Vorstellungen und nicht der von Stalin verordneten KPD-Linie folgt, wird er 1938 aus seiner Partei ausgeschlossen. 1940 versucht er, vor dem anrückenden deutschen Militär in die Schweiz zu fliehen. Wochen später wird er in einem Waldstück westlich von Grenoble tot aufgefunden. Seine Leiche hat einen Strick um den Hals. Unklar bleibt, ob er sich umbrachte oder ihn stalintreue Kommunisten ermordeten. Alfred Döblin schaltet gegen 9 Uhr das Radio ein und hört erst jetzt vom Brand im Reichstag. Es ist, sagt der Sprecher, ein kommunistisches Attentat. Döblin schaltet gleich wieder ab. An die Behauptung, Kommunisten seien die Brandstifter, glaubt er keine Sekunde. Die entscheidende Frage ist in seinen Augen: Cui bono? Wem nützt der Brand? Die Antwort liegt für ihn auf der Hand. Dann beginnt das Telefon zu läuten und steht nicht mehr still. Immer neue Anrufer bestürmen ihn, sich in Sicherheit zu bringen. In seinen Augen ist das völlig übertrieben, ja lächerlich. Am Nachmittag kommen Besucher, auch sie drängen ihn zur Flucht. Noch immer wehrt er ab, doch irgendwann gibt er schließlich nach und plant, für 3 oder 4 Monate zu verreisen, bis das Land die Nazis wieder losgeworden ist. Gegen 8 Uhr abends verlässt er mit einem kleinen Koffer seine Wohnung am Kaiserdamm. Vor der Haustür steht ein Mann, der wegen der Kälte über seiner SA-Uniform einen zivilen Mantel trägt, schaut Döblin prüfend an und folgt ihm zur U-Bahn-Station. Auf dem Bahnsteig wartet er, welchen Zug Döblin nimmt, und steigt dann in denselben Waggon. Er folgt ihm auch, als Döblin an der Station Gleisdreieck die Bahn verlässt. Inzwischen ist Döblin klar, wie dramatisch die Situation ist. Er kann jeden Augenblick verhaftet werden. Plötzlich gibt es Gedränge, viele Leute strömen aus einem eingefahrenen Zug. Döblin springt eine Treppe hinunter und auf dem nächsten besten Bahnsteig in irgendeinen Zug, der gerade abfährt. Seinen Verfolger hat er abgeschüttelt. Sofort steigt er wieder um, diesmal Richtung Potsdamer Platz und von dort aus zum Anhalter Bahnhof. Gegen 10 Uhr fährt ein Zug nach Stuttgart, er hat Glück und bekommt noch eine Fahrkarte für den Schlafwagen. Nach der Abfahrt stellt er sich an das Gangfenster und betrachtet die Lichter der Stadt, die an ihm vorbeigleiten. Er liebt sie sehr. Wie oft ist er hier am Anhalter Bahnhof angekommen, hat die gleichen Lichter gesehen und erleichtert aufgeatmet, endlich wieder zu Hause zu sein. Berlin ist die Stadt seines Lebens. Jetzt verlässt er sie und weiß nicht, ob er je zurückkehren wird. Gestern hat Harry Graf Kessler gemeinsam mit seinem Freund und Mitarbeiter Max Görz im Restaurant Lauer am Kurfürstendamm zu Abend gegessen. Man kennt sie dort gut, sie sind fast so etwas wie Stammgäste. Gegen 10 Uhr kam der Inhaber des Restaurants zu ihnen an den Tisch und informierte sie über den Brand im Reichstag. Kessler beendete sein Essen, kehrte nach Hause zurück und notierte in seinem Tagebuch, das geplante Attentat der Nazis habe tatsächlich stattgefunden, allerdings nicht auf Hitler, sondern auf das Reichstagsgebäude. Heute fasst er zusammen, was die Zeitungen über den Anschlag berichten. Ein holländischer Kommunist mit Namen Marinus van der Lubbe ist festgenommen worden und hat prompt ausgesagt, er sei von kommunistischen Abgeordneten zu der Tat angestiftet worden. Auch mit der SPD habe er in Verbindung gestanden. Dieser etwa 20-jährige Strolch soll an mehr als 30 Stellen im Reichstag Brandmaterial verteilt und angesteckt haben, ohne dass seine Anwesenheit oder Tätigkeit oder die Herbeischaffung dieses massenhaften Materials von irgendjemandem bemerkt worden sei. Schließlich ist er der Schupo direkt in die Arme gelaufen, nachdem er vorsorglich alle seine Kleidungsstücke bis auf seine Hose ausgezogen und im Reichstag deponiert hatte, damit ja nicht durch irgendein Versehen seine Identifizierung missglücken könnte. Er soll sogar mit der Fackel aus dem Fenster gewinkt haben. Klaus Mann soll unbedingt sofort nach Berlin kommen. Sein Theaterverlag hat ihm telegrafiert. Der große Viktor Barnowski, Schauspieler, Erfolgsregisseur und Herr über mindestens 3 Bühnen in Berlin, interessiert sich brennend für Athen, sein jüngstes Stück. Klaus Mann hat es im vergangenen Herbst geschrieben und unter dem Pseudonym Vinzenz Hofer veröffentlicht. Niemand weiß, dass Athen von ihm stammt. Vielleicht hat das Stück also tatsächlich Chancen, aufgeführt zu werden. Es passt perfekt in die politische Situation. Aus Alkibiades, dem griechischen Feldherrn, hat er einen Diktator gemacht, der zum Krieg rüstet. Aus den Athenern ein Volk, das die Demokratie inzwischen satt hat. Und aus Sokrates einen Großstadtintellektuellen, dessen Appelle zur Vernunft niemand hören will. Klaus Mann ist aufgeregt. Soll er jetzt sogleich nach Berlin fahren? Oder ist das doch zu gefährlich? Erst einmal setzt er sich an seinen Arbeitstisch und schreibt an Barnowski. Gegen Mittag kommt Therese Giese, um mit Erika und ihm zu Mittag zu essen. Natürlich reden sie die ganze Zeit über den Reichstagsbrand, der den Nazis so unheimlich gelegen kommt. Plötzlich dann im Radio die Meldung, dass Ossietzky, Mühsam und Kisch in Berlin verhaftet wurden. Und dorthin soll Klaus jetzt fahren? Eine Inszenierung von Athen bei Barnowski wäre ein Riesenerfolg, vielleicht ein Durchbruch für ihn. Aber wie die Dinge nun liegen, das macht sich Klaus nüchtern klar, wird wieder nichts daraus werden. Als wäre das des Unglücks noch nicht genug, kommt am Nachmittag Hans Feist zu Besuch. Gemeinsam gehen sie spazieren und trinken am chinesischen Turm eine Tasse heiße Schokolade. Zwischendurch ruft Klaus bei Herbert Franz an, in den er sehr verliebt ist. Feist, der ihm mit seiner penetranten Anhänglichkeit schon in Berlin auf die Nerven gegangen ist, hat im Gespräch aufgeschnappt, dass Erika und er übermorgen zum Skiurlaub nach Lenzerheide in der Schweiz aufbrechen wollen. Es entspinnt sich eine lange, sinnlose und quälende Diskussion darüber, weshalb Klaus Feist bei der kleinen Reise nicht dabei haben will. Zurück in der Poschinger Straße gönnt Klaus sich mit Morphium etwas Entspannung. Nach der Vorstellung der Pfeffermühle kommen Erika und Therese dazu. Auch Erika nascht ein wenig vom Morphium. Um 3:30 kommt er endlich ins Bett. Laut ersten Zeitungsberichten werden in der Nacht nach dem Reichstagsbrand 130 Kommunisten durch Polizei und SA in sogenannte Schutzhaft genommen. Doch bald wird klar, dass in dieser und den folgenden Nächten Tausende verhaftet wurden. Schnell sind alle Strafanstalten restlos überfüllt. Die SA geht dazu über, die Festgenommenen nicht der Polizei zu übergeben, sondern in eigenen Kellern, Gefängnisräumen oder improvisierten Konzentrationslagern festzuhalten. Aus Hamburg, Worms und Duisburg-Meiderich werden nach politischen Zusammenstößen insgesamt 5 Tote gemeldet. Und wie jeden Tag zahllose Verletzte aus dem ganzen Land. Aus der Welt gefallen. Mittwoch, 1. März. Um 3 Uhr morgens wird die Tür von Kischs Gefängniszelle aufgerissen und das Licht eingeschaltet. Kisch schreckt hoch, blinzelt. Ein Beamter kommt auf ihn zu, überreicht ihm ein einzelnes Blatt, den Haftbefehl. Er ist rückdatiert auf den 28. Februar. Gestern sind spätabends alle Männer nacheinander aus der Gemeinschaftszelle herausgerufen und in Einzelzellen verlegt worden. Kisch sitzt jetzt auf seiner Pritsche und liest, was man ihm vorwirft. Sie stehen in dem dringenden Verdacht, einer nach den Paragraphen 81 bis 86 StGB strafbaren Handlung. Die Paragraphen 81 bis 86 des Strafgesetzbuchs behandeln Delikte wie Hoch- und Landesverrat. Es sind die Paragraphen, die seit gestern laut der neuen Notverordnungen mit dem Tod bestraft werden können. Der Haftbefehl ist ein schlecht vervielfältigtes Formular. Kischs Name wurde an der entsprechenden Lehrstelle per Hand eingetragen. Eine hektografierte Todesdrohung. Die Zellentür wird zugeschlagen, das Licht verlischt. Kisch ist allein mit dem Blatt in der Hand. Alfred Döblin bleibt nur für ein paar Stunden in Stuttgart. Die Fahrt von Berlin im Schlafwagen war ruhig, ohne jede Störung. Stuttgart wirkt freundlich und friedlich. Die ausgebrannte Ruine des Reichstags ist weit weg. Döblin kommt sich plötzlich albern vor. Ist es nicht übertrieben, wegzulaufen? Wovor eigentlich? Wird er sich später einmal für seine Furcht schämen? Dann fährt er weiter nach Überlingen am Bodensee. Dort setzt er sich in die Bahnhofswirtschaft und schreibt an einen Arztkollegen, Professor Ludwig Binswanger in Kreuzlingen. Kreuzlingen ist ganz nah, ein kleiner Ort auf der südlichen Seite des Bodensees, auf der Schweizer Seite. Döblin ruft lieber nicht dort an, vielleicht werden die Leitungen ins Ausland abgehört. Und er hütet sich, in seinem Brief an Binswanger seine Flucht aus Berlin auch nur zu erwähnen. Stattdessen macht er vielsagende Andeutungen. Er hat, schreibt er, in Berlin wegen der zuletzt sehr großen Unruhe nicht mehr arbeiten können und fragt, ob er vielleicht 8 bis 10 Tage in Binswangers Sanatorium wohnen kann. Binswanger ist Psychiater und genießt unter deutschen Schriftstellern einen hervorragenden Ruf. Er ist ein umfassend gebildeter Mann und ein guter, aber nicht kritikloser Freund Sigmund Freuds. Aus einer Kombination von Psychoanalyse, Phänomenologie und Existenzialphilosophie entwickelt er neue therapeutische Ansätze, die er Daseinsanalyse nennt. Sein Sanatorium Bellevue liegt in einem weitläufigen, von außen schwer einsehbaren Park. Es ist kein einzelnes Gebäude, sondern ein Komplex aus mehr als einem Dutzend Villen, in denen wohlbetuchte Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch gastronomisch bestens betreut werden. Die Küche ist exzellent. Außerdem gibt es einen Tennisplatz, einen Billardraum, eine Kegelbahn, dazu mehrere Schwimmbäder. Viele Prominente und Künstler waren Gäste oder Patienten des Bellevue. Wilhelm Furtwängler, Martin Buber, Abi Warburg, Gustav Gründgens zum Beispiel. Leonhard Frank, der als Pazifist während des Ersten Weltkriegs lange um eine Ausreise in die Schweiz kämpfen musste, verbrachte über 3 Monate hier. Und vor 3 Jahren hat Binswanger den an Syphilis erkrankten Karl Sternheim wegen seiner psychotischen Anfälle behandelt. Döblin ist im vergangenen Jahr mit seiner Frau schon einmal zu Besuch bei seinem Kollegen gewesen, aus touristischen Gründen, aber auch aus wissenschaftlicher Neugier. Und natürlich nimmt Binswanger ihn auch jetzt als Flüchtling bereitwillig bei sich auf. Döblin lässt sich mit einem Wagen zu ihm bringen, Schwierigkeiten an der Grenze gibt es nicht. Er ist in Sicherheit. Zur gleichen Zeit ist Fritz Lanzhoff in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Vor ein paar Tagen hat er sich im Kiepenheuer Verlag Urlaub genommen, um seine geschiedene Frau und die Töchter beim Skifahren in dem Dörfchen Zuotz in Graubünden zu besuchen. Die Gelegenheit wollte sich auch Ernst Toller nicht entgehen lassen, mit dem Lanzhoff in Berlin die Wohnung teilt, auch er ist nach Zuotz gekommen. Seine Lesereise durch die Schweiz liegt nun schon über 1 Monat zurück, aber nach Hitlers Machtübernahme ist er vorsichtshalber nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Das war sicher eine kluge Entscheidung, allerdings fühlt er sich in der Schweiz inzwischen wie aus der Welt gefallen und abgeschnitten von allem, was ihm wichtig ist. Vom literarischen Betrieb in Berlin, vom politischen Widerstand gegen die Nazis und natürlich auch von Christiane Grauthoff, seiner verbotenen Liebschaft. Kurz, ihn quält ein erster Exilkoller. Es ist die typische Verzweiflung des plötzlich isolierten Emigranten. Die Versuchung, es einfach drauf ankommen zu lassen und nach Deutschland zurückzureisen, wird immer größer. Lanzhoff hat in langen Gesprächen seine ganze Überzeugungskraft gebraucht, um Toller klarzumachen, wie groß die Gefahr ist und um ihn von unvernünftigen Entschlüssen abzuhalten. Jetzt ist Lanzhoff auf der Rückreise aus der Schweiz. Gestern Nachmittag hat er die Fahrt kurz in Frankfurt unterbrochen, um seinen Freund Heinrich Simon zu treffen, den Geschäftsführer und Chefredakteur der Frankfurter Zeitung. Natürlich waren sie den ganzen Abend über wie elektrisiert von den Nachrichten vom Reichstagsbrand und diskutierten die zu erwartenden Folgen. Simon war felsenfest davon überzeugt, dass die Nazis keine Chance haben, jemals in Süddeutschland, in Württemberg, Baden und Bayern Fuß zu fassen. Die Mainlinie wird halten, sagte er, da ist er sich sicher. Später nahm Lanzhoff den Nachtzug von Frankfurt nach Berlin. Am Morgen kommt er im Anhalter Bahnhof an und fährt gleich zu Tollers und seiner Wohnung in der Sächsischen Straße, um sich nach der unbequemen Nacht frisch zu machen und umzuziehen. Kaum ist er im Bad, klopft es an der Wohnungstür. Er wirft sich den Bademantel über, öffnet und vor ihm steht eine ältere Dame, die Nachbarin, die eine Etage unter ihm wohnt. Ich möchte Sie warnen, sagt sie halblaut. Gestern Abend waren mehrere SA-Leute hier, die, nachdem sie bei Ihnen niemanden vorfanden, mich nach Herrn Toller und Ihnen gefragt haben. Ich rate Ihnen dringend, die Wohnung sofort zu verlassen und nicht mehr zurückzukommen. Glücklicherweise ist Lanzhoffs Koffer noch gepackt. Er wirft den Bademantel ab, zieht sich hastig wieder an und verlässt keine 10 Minuten später das Haus. Er ist Jude, er ist Sozialist, er hat als Lektor Bücher veröffentlicht, die auf allen Verbotslisten der Nazis stehen. Gut möglich, dass ihm sein Kurzurlaub in der Schweiz gestern Abend das Leben gerettet hat. Von jetzt an übernachtet er nur noch an wechselnden Adressen. In ihrem Zimmer im Sächsischen Hof, nicht weit von Lanzhoffs und Tollers Wilmersdorfer Wohnung, bekommt Else Lasker-Schüler eine deprimierende Nachricht. Gustav Hartung schreibt ihr aus Darmstadt, dass er seine Hoffnung, Arthur Aronimus in absehbarer Zeit auf die Bühne zu bringen, aufgeben muss. Er hängt sehr an dem Stück, aber die Atmosphäre in der Stadt ist derart aufgeheizt, dass keine ruhige Probenarbeit mehr möglich ist. Zumal keine mit Kindern, ohne die das Stück nicht aufgeführt werden kann. Er würde, schreibt er, niemals von den Eltern die Erlaubnis zur Mitwirkung der Kinder bekommen, weil sein Theater jetzt ständig öffentlich beschimpft wird und Überfälle durch die SA nicht ausgeschlossen werden können. Wir müssen eine Zeit abwarten, wo wir wieder von der dichterischen Qualität abhängig sind und nicht vom politischen Fanatismus. Am Abend wird Kisch aus dem Polizeigefängnis am Alexanderplatz abtransportiert. Die Schließer holen ihn und gut 20 andere Verhaftete, die zusammen mit Kisch eingeliefert wurden, aus ihren Einzelzellen. »Wohin bringt man uns jetzt?«, fragt einer. »Das werden Sie sehr bald sehen«, schnauzt der Beamte. »Sie müssen sich in Zweierreihen aufstellen. Karl von Ossietzky ist wieder dabei, auch Rechtsanwalt Dr. Apfel und andere, die Kisch gestern gesehen hat. Als Kolonne werden sie durch Gänge und über Treppen geführt, wieder vorbei am Spalier der SA-Hilfspolizisten, die sie heute nicht nur mit Beleidigungen, sondern auch mit Fußtritten traktieren. »Jetzt werdet ihr ja sehen, was mit euch geschieht, ihr rote Saubande! Jetzt kriegt ihr alle von Dez geknallt!« Kein angenehmer Zuruf für Leute, denen man einen Haftbefehl mit Todesdrohung in die Hand gedrückt hat. Im Hof wartet ein kleiner Gefangenentransporter, in den die ganze Gruppe hineingequetscht wird. Einer nach dem anderen muss einsteigen, die Männer verklumpen zu einem kompakten Körperknäuel. Keiner kann sich mehr rühren, das Atmen fällt schwer. Hinter dem letzten von ihnen wird die Wagentür zugepresst. Sobald sich die Tür schließt, herrscht totale Dunkelheit. Erst nach über einer Stunde stoppt der Wagen wieder, die Tür wird aufgerissen. Sie blinzeln in einen anderen Gefängnishof. Alle Mauern sind aus rotem Backstein, 5 Meter hoch oder höher. Darüber Wachtürme, ebenfalls aus Backstein. Beamte in Uniform umstellen sie, während sie sich mühsam aus dem Transporter schälen. Sie sind im Festungsgefängnis Spandau. Brecht und Weigel bleiben nur kurz in Prag. Sie wollen weiter nach Wien. Aber sie haben gehört, dass Wieland Herzfelde, der ein paar Tage früher aus Deutschland entkommen ist, hier in Prag damit begonnen hat, seinen Malik-Verlag neu aufzubauen. Also besuchen sie ihn. Die Verlage in Deutschland sind für Brecht unerreichbar geworden, da können neue Exilkontakte nicht schaden. Danach holen Weigel und er ihren Sohn Stefan vom Flughafen ab, den Elisabeth Hauptmann in Berlin ins Flugzeug gesetzt hat. Die kleine Barbara, ihre Tochter, bleibt vorerst unerreichbar. Die Situation ist verfahren. Offiziell wird die Zahl der in Berlin Verhafteten jetzt mit 150 Personen angegeben. Tatsächlich ist sie viel höher. Zum Vergleich, im Rheinland sind nach offiziellen Angaben seit gestern 1200 und in Westfalen 850 Personen festgenommen worden. Schätzungen besagen, dass bis Mitte März allein in Preußen 10.000 Personen in Gefängnissen oder Lagern verschwinden. Die Polizei teilt außerdem mit, dass die Festgenommenen bis auf Weiteres keine Sprecherlaubnis haben. Weder ihre Anwälte noch ihre Angehörigen können sie treffen, mit ihnen reden und sich für sie einsetzen. Die Häftlinge unterstehen allein der Polizei. Dazu der Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat keine näheren Ausführungsbestimmungen festgelegt wurden, gibt es gegen die Verhaftungen keine juristischen Einspruchsmöglichkeiten. Und die Haft ist unbefristet. In Berlin, Hamburg und Bochum werden bei politisch motivierten Straßenkämpfen insgesamt 5 Männer getötet. Bei zahllosen anderen Zusammenstößen im ganzen Land werden etliche Personen schwer oder sogar lebensgefährlich verletzt. Die falsche Mutter. Freitag, 3. März. Helene Weigel ist in Wien geboren. Ihre Familie lebt dort. Kein Wunder, dass sie Brecht drängt, zunächst einmal dorthin zu fahren, auch wenn er die österreichischen Intellektuellen nicht mag. Sie sind ihm zu passiv, ihr Denken ist für seinen Geschmack zu folgenlos. Zuerst kommen sie in der Wohnung von Helenes Eltern unter, in der Berggasse 30, keine 2 Fußminuten von der Berggasse 19 entfernt, wo Sigmund Freud in seiner Praxis Patienten empfängt. Noch am selben Abend findet beim Österreichischen Bund der Freunde der Sowjetunion die konzertante Aufführung der Mutter von Brecht und Eisler statt. Doch am wichtigsten ist zurzeit das Schicksal der kleinen Barbara. Die Lage spitzt sich zu. Als Helene Weigel in Augsburg bei Brechts Vater anruft, wirkt der sehr verwirrt und so seltsam abweisend, dass Helene annimmt, die SA sei dabei, sein Haus zu durchsuchen. Tatsächlich haben sich SA-Leute bei dem Vater telefonisch erkundigt, ob ein Kind von Brecht bei ihm zu Besuch sei. Deshalb fürchtet er nun, sein Apparat könnte abgehört werden und antwortet deshalb so ausweichend. Sofort sind Weigel und Brecht in heller Aufregung. Was wird mit dem Kind, wenn es den Nazis in die Hände fällt? Werden sie es als Faustpfand benutzen, um die Eltern zur Rückkehr nach Deutschland zu zwingen? Unmittelbar nach dem Anruf der SA bei Brechts Vater hat das Kindermädchen zusammen mit Barbara das Haus verlassen. Sie ist mit ihr erst einmal bei ihren eigenen Eltern untergetaucht. Weigel nutzt nun jeden denkbaren Kontakt in ihrer alten Heimatstadt, um einen Weg zu finden, wie sie ihre Tochter nach Österreich holen kann. Über Freunde lernt sie eine englische Quäkerfamilie kennen, Donald und Irene Grant, die mit 3 Kindern in Wien leben. Irene Grant hat einen Pass, in den auch ihr 4-jähriger Sohn eingetragen ist, und erklärt sich bereit, den Versuch zu wagen, Barbara aus Deutschland herauszuholen. Allerdings haben Brecht und Weigel so wenig Geld, dass Irene im Zug 3. Klasse nach Augsburg fahren muss. Dort übernimmt sie das Kind von dem Kindermädchen und macht sich mit ihm sofort auf die Rückfahrt nach Österreich. Es ist keine lange, aber eine heikle Reise, denn Barbara ist kein Junge und erst 2,5 Jahre alt, und sie kennt Irene überhaupt nicht. Sie darf im Beisein der Grenzbeamten auf keinen Fall eine auffällige Fremdheit zu ihrer falschen Mutter erkennen lassen oder sich wie ein Mädchen benehmen. Glücklicherweise ist Irene sehr erfahren im Umgang mit Kindern und kommt mit Barbara problemlos zurecht. Am Ende können Weigel und Brecht ihre Tochter in Wien wieder in die Arme schließen. In Berlin wird Ernst Thälmann, Vorsitzender der KPD, in einer konspirativen Wohnung verhaftet. Er hat am 27. Februar noch eine Sitzung des Politbüros seiner Partei geleitet und ist sofort untergetaucht, nachdem ihn die Nachrichten vom Reichstagsbrand und den beginnenden Massenverhaftungen erreichten. Danach hat er sein Quartier nicht mehr verlassen, doch nach einer Denunziation kann die Polizei ihn aufspüren. Bei einer Wahlkampfkundgebung kündigt der preußische Innenminister Hermann Göring an, wie er mit den Möglichkeiten umgehen wird, die ihm die neuen Notverordnungen einräumen. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristischen Bedenken. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendeine Bürokratie. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten. Weiter nichts. Auf dem ehemaligen Flughafen Nora bei Weimar wird das erste offizielle Konzentrationslager eingerichtet. Auf dem Gelände gibt es 2 Gebäude, die mit einem Flachbau verbunden sind. Eine der Etagen mit 3 Sälen wird nun als Konzentrationslager für bis zu 220 Verhaftete genutzt. Statt mit Betten werden die Räume mit Stroh und Decken ausgestattet. Meldungen über Tote bei politisch motivierten Zusammenstößen treffen aus Hamburg, Höchst im Odenwald und Bernburg an der Saale ein. In Oldenburg wird ein Landtagsabgeordneter der KPD aus seinem Haus gelockt, niedergeschlagen und dann am Boden liegend mit 5 Schüssen aus einem Revolver schwer verletzt. Allein in Berlin werden 140 Personen wegen politischer Delikte festgenommen. Nicht aufmachen. Samstag, 4. März. Es ist 5 Uhr früh, als die Tür der Wohnung von Gabriele Tergit und ihrem Mann Heinrich Reifenberg von Schlägen und Tritten durchgerüttelt wird. Dazu permanentes, durchdringendes Klingeln. Das Dienstmädchen der beiden hastet zur Tür, um zu öffnen. Doch Reifenberg schreit: »Nicht aufmachen!« Und Gabriele Tergit rennt zum Telefon. Reifenberg ist Architekt und ein umsichtiger Mann. Die Kollegen seiner Frau, Rudolf Olden zum Beispiel, machen schon geraume Zeit sardonische Scherze darüber, dass sie sich zusammen mit vielen anderen liberalen oder linken Journalisten früher oder später in den Konzentrationslagern der Nazis wiederfinden werden. Aber Reifenberg hat sich mit Scherzen nicht zufrieden gegeben, sondern hat die Tür ihrer Wohnung mit Eisenbeschlägen, Sicherheitsschloss und stählerner Sicherheitskette so verstärken lassen, dass sie jetzt der Attacke von außen standhält. Er geht zur Tür und öffnet vorsichtig bei vorgelegter Sicherheitskette. Ein SA-Mann stellt sofort den Fuß in den Spalt. »Haftbefehl für Ihre Frau!« »Von wem?« »Direkt von Reichsminister Göring!« Reifenberg wirft sich mit aller Wucht gegen das verstärkte Türblatt, bis der SA-Mann seinen Fuß zurückzieht und die Tür wieder zuknallt. Inzwischen hat Gabriele Tergit am Telefon einen Kollegen erreicht, der bei der Berliner Nazi-Zeitung Angriff arbeitet. Der fällt aus allen Wolken, er hat nichts davon gehört, dass Tergit auf einer Verhaftungsliste steht, und beschwört sie: »Rufen Sie sofort Mittelbach an, der ist allmächtig, der ist Chef der Polizeiabteilung IA geworden.« Tergit kennt Hans Mittelbach von ihren Gerichtsbesuchen. Er ist Staatsanwalt und arbeitet mit Rudolf Diels zusammen, dem Chef der politischen Polizei. Sie kriegt ihn ans Telefon. Auch er ist ein Nazi, aber als Jurist nicht damit einverstanden, dass die SA eigenmächtig in Privatwohnungen eindringt. »Rufen Sie ein Überfallkommando!« Minuten später ist die Polizei da. Die Tritte gegen die Tür und das Klingeln verstummen. Staatsanwalt Mittelbach ruft wieder an und bittet Tergit, ihn mit dem Leiter des Überfallkommandos zu verbinden. Mittelbachs Anweisung lautet: »Nur der Führer des SA-Trupps darf unter Aufsicht der Polizei die Wohnung betreten und eine Hausdurchsuchung vornehmen.« Der SA-Mann, der nun die Wohnung betritt, hat auffällig rote Haare und ist stadtbekannt. Es ist Fritz Hahn, genannt der Rote Hahn, Anführer des Sturm 33. Plötzlich wird klar, welche SA-Abteilung da vor der Wohnungstür steht und an den Eisenbeschlägen gescheitert ist. Tergit verdankt der Umsicht ihres Mannes ihr Leben. Die Hausdurchsuchung ist eine Farce. Ein Polizist betrachtet die Kakteensammlung des Ehepaars, die Vögel im Käfig und Reifenbergs Architekturbüro und kommt zu dem Schluss: »Das hier sind keine Kommunisten.« Als die Männer das Kinderzimmer betreten, kommandiert der 4-jährige Sohn vom Bett aus: »Hier aber raus!« Und die Polizei verlässt das Zimmer. Während die SA wieder abrücken will, unverrichteter Dinge, kann Tergit sich nicht zurückhalten. »Meinen Sie«, sagt sie zu Hahn, »ich werde mir das gefallen lassen, dass Sie mich haben wegschleppen wollen? Sie zeige ich an wegen Hausfriedensbruch, versuchter Nötigung, Bedrohung.« Hahn trägt eine schäbige, zerrissene braune Uniform. Er lebt seit Jahren vom Straßenterror, hat Männer krankenhausreif geschlagen, wohl mehr als einen davon umgebracht und für Goebbels den Mord an seinem Kameraden Maikowski eingefädelt. Er sieht sie eine Weile lang an, blickt schief über seinen blechernen Zwicker genau in ihr Gesicht und sagt nichts. Dann geht er. Nachdem auch das Überfallkommando sich verabschiedet hat, sagt Tergit zu ihrem Mann: »Ich bleibe nicht.« »Es ist noch schöner Schnee«, stimmt Reifenberg ihr zu. »Fahre nach Spindlermühle.« Ein Wintersportort im Riesengebirge, nur 300 Kilometer von Berlin entfernt, aber schon in der Tschechoslowakei, also in Sicherheit. Auch Gabriele Tergit hält das für eine gute Idee und verlässt noch am selben Tag mit ihrem Sohn das Land. Es ist ihr 39. Geburtstag. Bei schweren Feuergefechten zwischen verschiedenen politischen Organisationen werden in Düsseldorf, Köln, Essen, Duisburg-Hamborn und Bremen insgesamt 7 Menschen getötet und mehrere lebensgefährlich verletzt. Das Reichskabinett beschließt, gegen Korrespondenten ausländischer Zeitungen vorzugehen, denen vorgeworfen wird, böswillig gegen die deutsche Regierung zu hetzen. Als erster wird Camille Loutre, Korrespondent des Petit Parisien, ausgewiesen, weil er die Ursache für den Reichstagsbrand in einer Weise geschildert hat, wie sie der amtlichen Verlautbarung nicht entspreche. Stimmabgabe. Sonntag, 5. März. Max Görz, der Mitarbeiter Harry Graf Kesslers, hat gestern im Radio die Rede gehört, die Hitler in Königsberg zum Wahlkampfabschluss hielt. Heute Morgen ist er mit seiner Frau zum Frühstück bei Kessler und noch immer aufgebracht. Die Rede war ein plumper politischer Betrug. Hitler hat mit bebender Stimme Thesen vertreten, die seinen bislang geäußerten Überzeugungen diametral widersprechen, wohl um leichtgläubige Wähler zu täuschen. Die SPD werde gebraucht. Der Pazifismus sei unentbehrlich. Deutschland wolle mit allen Völkern in Frieden leben. Er lehne den Militarismus ab. Wie viel Kreide muss Hitler gefressen haben, um solche Behauptungen über die Lippen zu bringen? Der Andrang vor dem Wahllokal ist groß. Kessler muss eine Viertelstunde anstehen, bevor er seine Stimme abgeben kann. Es liegt eine Vorahnung von Frühling in der Luft. Viel blauer Himmel, wenige Wolken, milde Temperaturen. Vor dem Lokal sind nur Plakate der NSDAP zu sehen und der Deutschnationalen, die sich mit dem Stahlhelm und Franz von Papen zu einer Liste zusammengeschlossen haben. Von der SPD, der KPD oder der republiktreuen Staatspartei ist nicht einmal ein Fähnchen oder irgendein Aushang zu sehen. Wachhorst de Wente, Abgeordneter der Staatspartei, hat zur Feier des Wahltags die schwarz-rot-goldene Fahne des demokratischen Deutschland aus einem Fenster seiner Wohnung gehängt. Doch die SA-Hilfspolizei holte sie sofort herunter, hat Kessler erfahren. Ansonsten macht die Stadt auf ihn einen ruhigen, abwartenden Eindruck. Es ist kein weiter Weg zum Bahnhof. Kessler kauft sich dort den völkischen Beobachter. Er will Hitlers Königsberger Rede nachlesen. Doch das Nazi-Blatt bringt für seine Leser kein Wort davon, nur die üblichen Phrasen. Offenbar fürchtet Hitler, auf seine billigen Lügen festgelegt zu werden, falls er sie drucken lässt. So bleibt alles in der vagen Sphäre des gesprochenen Wortes. Max Görz und seine Frau verabschieden Kessler auf dem Bahnsteig. Um 15 Uhr steigt er in den D-Zug nach Frankfurt am Main. Es ist eine Fahrt von 6 Stunden. Wenn er ankommt, wird feststehen, wie Deutschland in Zukunft aussieht. In Lenzerheide ist das Wetter bislang trostlos. Regen, der in nassen Schnee übergeht. Klaus und Erika Mann sind zu Fuß von ihrem Chalet in den Ort hinabgestiegen und haben sich trotz Regen das übliche kleine Skirennen angesehen. Sie verleben ruhige Tage hier in den Bergen. Am Donnerstag sind sie in München aufgebrochen, mit dem Zug bis Chur gefahren und dann mit dem Wagen rauf zu ihrer Hütte, derselben wie im vergangenen Jahr. Klaus kam bisher kaum zum Skifahren, er hat meist in seinem Zimmer gesessen und getippt. Das Wetter war einfach zu ungemütlich. Ein paar Mal haben Erika und er über das geplante Aprilprogramm für die Pfeffermühle gesprochen und natürlich haben sie mit den Eltern telefoniert, die in Arosa gleich drüben im Nachbartal sind, nur eine Bergkette entfernt. Hier in der Schweiz, im Winterurlaub, können sie alle nicht zur Wahl gehen. Aber natürlich ist die Spannung groß. Nach dem Abendessen fährt Klaus runter in den Ort. Im Kursaal gibt es eine kleine Feier. Gezeigt wird irgendein dummer Tanz. Danach kommt die Verleihung der Preise an die Sieger im Skirennen. Zwischendurch geht Klaus immer wieder zum Radio, um die Wahlresultate zu hören. Sie sind katastrophal genug. Aber es hätte, notiert er nachts in sein Tagebuch, noch schlimmer kommen können. Auch in Bayern sieht es schlecht aus. Arge Veränderungen stehen bevor. Miriam hat Wort gehalten. Täglich ist ein Brief von ihr gekommen. 17 lange Tage bis zur Wahl heute. Eine Zeit der blanken Angst, die sich gedehnt hat, als wolle sie nie enden. Heute endlich steht Oskar Maria Graf auf dem Wiener Westbahnhof, denn heute hat Miriam in München abgestimmt gegen Hitler, wie sie es sich vorgenommen hatte, und konnte dann in den Zug Richtung Österreich steigen. Als Graf vor gut 2 Wochen nach Wien fuhr, glücklich über die Einladung der Bildungszentrale, traf er im Zug eine Bekannte, die es in Deutschland nicht mehr aushielt. Sie lehnte sich an ihn und weinte hemmungslos aus Verzweiflung über das, was die Nazis ihrem Land antun. In Wien hat ihn der Freund, der ihm die Einladung nach Österreich verschafft hatte, gleich nach Miriam gefragt. Schließlich ist sie Jüdin und schon deshalb in Gefahr. Graf erzählte ihm, wie sehr er versucht hatte, Miriam umzustimmen, dass sie sich aber durch nichts davon abbringen ließ, bis zur Wahl in München zu bleiben. »Meinen Respekt vor deiner Frau«, sagte der Freund. »Mut ist so selten. Hoffen wir das Beste.« Alles ist gut gegangen. Miriam wurde nicht verhaftet, nicht weiter behelligt, konnte auf dem Wahlzettel ihr Kreuz gegen Hitler machen und dann schleunigst zum Bahnhof, um das Land zu verlassen. Jetzt fährt der Zug im Westbahnhof ein. Aber Miriam steigt nicht aus. Sie kann nicht. Sie schafft es nicht. Miriam ist so entsetzlich verängstigt und erschöpft, dass Graf in den Zug steigen und sie herausholen muss. Die 17 Tage und die langen 17 Nächte in München haben Spuren hinterlassen. Sie hat keine Kraft mehr. Die Angst hat sich in ihr breit gemacht und sie wird sie nicht mehr loswerden. Harry Graf Kessler kommt kurz nach 22 Uhr in Frankfurt am Main an. Sofort hält er Ausschau nach einer Kneipe, nach irgendeinem Lokal, um die Wahlresultate zu erfragen. Die Nazis haben, sagt man ihm, zusammen mit den Deutschnationalen rund 51% erreicht. Die Mehrheit. Das amtliche Endergebnis lautet 43,9% für die NSDAP und 8% für die deutschnationale Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, also ein klarer Sieg für die Regierungsparteien. Sie erhalten 340 Sitze im Reichstag, schon 324 hätten für die Mehrheit ausgereicht. Trotz aller Behinderungen im Wahlkampf erreicht die SPD 18,3% und die KPD bringt es auf 12,3%. Danach erst folgen die liberaleren Kräfte wie Zentrum, BVP oder Deutsche Staatspartei, die zusammen nicht einmal auf 100 Sitze kommen. Der preußische Landtag wird auf Intervention von Reichspräsident Hindenburg aufgelöst. Der rechtmäßige preußische Ministerpräsident Otto Braun, der seit dem Preußenschlag vom Juli 1932 de facto entmachtet ist, flieht in die Schweiz. Am Wahltag werden bei politischen Zusammenstößen in Offenbach, Trier, Oberhausen, Oldenburg, Peine bei Hannover, Wiesenau bei Frankfurt an der Oder, Breslau und im oberschlesischen Bankau insgesamt 9 Menschen getötet. Die Einsamkeit des Emigranten. Montag, 6. März. »Halten Sie«, schreibt Heinrich Mann an Pierre Berthaud, den Sohn seines Freundes Félix Berthaud, »die Gründung eines französisch-deutschen Organs für möglich, um das künftige Wirken der beiden Demokratien vorzubereiten?« Ein wenig verblüffend ist dieser Satz schon, heute, einen Tag nach der Wahl, die der Demokratiefeind Hitler gewonnen hat. Aber Mann lässt ihn trotzdem in seinem Brief stehen. Wie er es Wilhelm Herzog am Abend nach seiner Flucht angekündigt hat, ist er nach Nizza weitergereist und im Hotel Denise abgestiegen. Das Hotel ist keiner der mondänen Paläste direkt am Meer, sondern ein würdiges altes Haus mitten in der Stadt, mitten in einem stilvollen Park. Hier hat Mann immer gern gewohnt, wenn er in Nizza war, und er sieht nicht ein, weshalb er daran etwas ändern sollte. Schon gar nicht wegen der Nazis. Sicher, in einem Fischerort wie Sanary-sur-Mer wäre das Leben günstiger, aber in Berlin verfügt er doch über Rücklagen und Lebensversicherungen. Das Geld muss nur nach Frankreich transferiert werden. Außerdem wird, und das ist seine feste Überzeugung, Hitler bald wieder von der politischen Bildfläche verschwunden sein. Auf der Gesellschaft von Georg Bernhardt in Berlin hat er noch davon gesprochen, die Nazis würden sich höchstens ein halbes Jahr an der Macht halten. Inzwischen gibt er ihnen 2 Jahre. Letztlich ist es also doch nicht so überraschend, wenn er heute in seinem Brief vom Wirken der Demokratien in Deutschland und Frankreich schreibt. Heinrich Mann will nicht zurückschauen, sondern in die Zukunft. Und er drängt auf schnelle Entscheidungen. Wenn aus dem Projekt einer französisch-deutschen Zeitschrift etwas werden soll, muss es sofort geschehen, denn bei einem publizistischen Unternehmen wie diesem kann man erst auf lange Frist mit zählbaren Erfolgen rechnen. Nach Hitler, glaubt Heinrich Mann, der bald scheitern wird, werden die Kommunisten die Macht an sich reißen wollen. Wer Vernunft und Demokratie zum Sieg verhelfen will, muss also schon jetzt handeln. Und eine übernationale Zeitung scheint ihm dafür das richtige Propagandainstrument zu sein. Ein wenig verblüffend dürfte der Brief für Pierre Berthaud aber dennoch sein. Schließlich ist er erst 25 Jahre alt und verfügt über wenig journalistische Erfahrung. Doch Heinrich Mann hat ihn gut kennengelernt, als Pierre 1927 und 1928 in Berlin studierte. Er ist ein hochbegabter junger Mann mit klaren politischen Ansichten und einem bemerkenswerten Organisationstalent. Mit seinem Charme und sprühender Intelligenz nimmt er fast jeden im Handumdrehen für sich ein. Selbst Heinrichs schwieriger Neffe Golo hat sich mit ihm angefreundet. Pierre wäre genau der Richtige, um Anhänger für die Idee einer solchen neuen, die Völker verbindenden Zeitschrift zu gewinnen. Es könnte ein Lebensprojekt für ihn sein. Wenn Heinrich Mann ehrlich zu sich selbst ist, muss er sich allerdings eingestehen, dass die Idee auch ein wenig aus der Einsamkeit geboren wurde. Sie ist die typische Gedankenspielerei eines Emigranten, der die politischen Realitäten seines Landes nicht mehr deutlich vor Augen hat und die eigenen Überlegungen überschätzt. Heinrich Mann lebt nicht gern allein. Nelly ist noch in Deutschland. Bei der Auflösung der Wohnung in der Fasanenstraße gibt es größere Schwierigkeiten als gedacht. Heinrich fühlt sich so einsam, dass er sogar an Wilhelm Herzog in Sanary geschrieben hat, ob der ihm nicht in Nizza für ein paar Wochen Gesellschaft leisten wolle. Herzog ist nicht abgeneigt, wird aber erst Mitte des Monats kommen. Mit Nelly hat Mann abgemacht, dass sie sich in Berlin als seine Sekretärin ausgibt, die nach der plötzlichen Abreise ihres Chefs seine Geschäfte ordnen soll. Keine leichte Aufgabe, und wie sich schnell zeigt, ist Nelly ihr in keiner Weise gewachsen. Im Umgang mit geschäftlichen und juristischen Dingen und mit den ruppigen preußischen Behörden fehlt ihr die Erfahrung. »Ich sitze in dem ganzen Schlamassel drin«, schreibt sie nach Frankreich, »muss alles ausbaden, mich überall verantworten, werde schikaniert und Sie sind da und hören und sehen nichts davon.« Kurz, die Dinge entwickeln sich anders, als Heinrich Mann bei seiner Ankunft in Nizza erwartet hat. Auch wenn er den Aufenthalt in Frankreich souverän und gut gelaunt als eine Art unvorhergesehenen Urlaub begonnen hat, lernt er binnen weniger Wochen die Härten des Exils kennen. Das Zeitschriftenprojekt mit Pierre Berthaud scheitert. Und mit seinen Artikeln für französische Zeitungen verdient er viel weniger als erhofft. Schnell ist sein Vermögen in Deutschland für ihn unerreichbar. Und da er befürchten muss, dass die Nazis seine Tochter Leonie in Schutzhaft nehmen, um ihn zur Rückkehr nach Deutschland zu zwingen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als auch seine Ex-Frau Mimi samt Tochter zum Verlassen des Landes zu bewegen. Da Mimi keine Einkünfte hat, wird das für ihn ein kostspieliges Unterfangen. Nelly bleibt zwar nicht mehr lange in Berlin, braucht aber Monate, bis sie bei ihm in Südfrankreich ankommt. Die Verwalter des Hauses in der Fasanenstraße zeigen sie wegen Diebstahl, Einbruch und Unterschlagung an, weil sie, in Absprache mit Heinrich, versucht hat, die Möbel zu verkaufen, um die ausstehende Miete zu bezahlen. Die Polizei hält sie 3 Tage lang fest, bis Nelly ihren Halbbruder Walter zu Hilfe ruft. Der ist Scharführer einer SS-Reiterstaffel, hat aber keine Bedenken für seine Schwester zu bürgen, obwohl die schon immer Sympathien für Kommunisten hatte. Kaum hat sie das Gefängnis verlassen, setzt sie sich ab zu ihren Eltern nach Niendorf an der Ostsee. Dabei ist sie nicht allein. Seit dem Tod von Hans Majkowski und Josef Zauritz am 30. Januar hat sie für den untergetauchten KPD-Mann Rudi Karius gesorgt. Die Berliner Polizei hat inzwischen mehrere Dutzend Verdächtige festgenommen, fast alles Kommunisten, die sie für die beiden Morde verantwortlich macht. 52 davon werden schließlich zu hohen Haftstrafen verurteilt. Karius jedoch ist den Fahndern nicht zuletzt durch Nellys Hilfe entkommen. Nun müssen beide dringend das Land verlassen. Nellys zweiter Stiefbruder August ist Fischer und bringt sie auf seinem Kutter zunächst von Niendorf nach Sassnitz auf Rügen. Hier müssen Sie, weil das Wetter schlecht und das Meer unruhig ist, einige Wochen lang auf dem Kutter leben und abwarten. Eine Unterkunft an Land wäre für Sie viel zu gefährlich. Als sich das Wetter endlich bessert, kann August Sie mit einem kleinen Segelboot nach Trelleborg in Schweden übersetzen. Von dort aus schlagen Sie sich über Dänemark bis nach Südfrankreich durch. Im Frühsommer steht Nelly dann unangekündigt in Heinrich Manns Zimmer im Hotel Denise. Dass sie Karius bei sich hat, irritiert ihn nicht weiter. Nelly und er bringen den jungen Mann in einer nahegelegenen Pension unter. Nach dem Drama der Flucht beginnt für Nelly und Heinrich Mann nun die langwierige Tragödie ihrer Emigration. Beide werden Deutschland nicht wiedersehen. Aufgrund der Notverordnung zum Schutze von Volk und Staat übernimmt Reichsinnenminister Frick die Polizeigewalt in Hessen und in Bremen und überträgt sie auf den hessischen NSDAP-Abgeordneten Heinrich Müller bzw. auf das Bremer NSDAP-Mitglied Richard Markert. Vor der Wohnung des sozialdemokratischen Regierungschefs von Hessen, Bernhard Adelung, und des hessischen Innenministers Wilhelm Leuschner beziehen bewaffnete SA-Wachen Stellung. Der Oldenburger KPD-Abgeordnete Johannes Gerdes, der am 3. März von einem SA-Trupp aus seinem Haus gelockt und angeschossen wurde, erliegt seinen Verletzungen. In Altona, Hamburg-Billstedt, Quickborn, Schönebeck an der Elbe, Düsseldorf, Wuppertal, Berlin-Friedrichshain und dem oberfränkischen Selb werden bei politischen Zusammenstößen 8 Männer getötet. Mut, Angst und Feuer. Dienstag, 7. März. Bei Gustav Hartung im Darmstädter Landestheater meldet sich eine Delegation der NSDAP, bestehend aus 2 Landtagsabgeordneten und 2 Theatermitarbeitern. Sie unterbreiten dem Intendanten ein Angebot, das von einem Ultimatum nur schwer zu unterscheiden ist. Hartung darf, bieten sie ihm an, im Amt bleiben, wenn er 7 jüdische bzw. politisch missliebige Künstler aus dem Ensemble entlässt und die Gestaltung des Spielplans an die Partei abtritt. Andernfalls geben sie ihm jetzt Gelegenheit, freiwillig zurückzutreten. Hartung hört sich an, was die Männer zu sagen haben und antwortet auf ihre Vorschläge mit einem schlichten Nein. Er hat einen Vertrag als Intendant und denkt nicht daran, sich in seine Arbeit hineinreden zu lassen. Bevor sie sich unverrichteter Dinge verabschieden, drohen seine Besucher, sie hätten noch andere Mittel, ihn zum Rücktritt zu zwingen. Für den Abend ist die Premiere der Komödie »Zu wahr, um schön zu sein« von George Bernard Shaw geplant. Während Hartung am Nachmittag die abschließende Generalprobe abnimmt, marschieren mehrere Abteilungen der SA im Hof des Theaters ein und machen klar, dass sie die Aufführung am Abend verhindern wollen. Nach Ende der Probe steigt Hartung auf die Bühne und hält eine kurze Rede. »Wir werden dieses Stück nicht mehr herausbringen können. Das ist eine Tragödie. Nicht nur für das Stück, für uns alle. Und für Deutschland. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht mehr lange dauern wird und wir das Stück in Freiheit und Demokratie spielen werden.« Oskar Loerkes Angst um seinen Posten als Akademiesekretär wächst weiter. In der Literaturabteilung reiht sich derzeit ein Konflikt an den anderen. Die windelweiche Protesterklärung zum erzwungenen Austritt Heinrich Manns, auf die sich die Mitglieder erst nach langem Streit hatten einigen können, durfte schließlich nicht veröffentlicht werden. Präsident Schillings gab sie nicht frei. Vorab hatte er alle Teilnehmer der Sitzung zu strenger Verschwiegenheit ermahnt, da Verlautbarungen der Akademie nur mit seiner Zustimmung publiziert werden dürfen. Dennoch waren die Vossische Zeitung und das Berliner Tageblatt schon am Morgen nach der Sitzung bestens über die Abschlusserklärung informiert. Schillings hat daraus intern einen Riesenskandal gemacht, mit allen Teilnehmern telefoniert und dann steif und fest behauptet, Alfred Döblin und Leonhard Frank seien die Verräter gewesen. Beide streiten das natürlich ab. Allerdings sind sie, wie auch Heinrich Mann, inzwischen aus Berlin verschwunden. Döblin hat aus der Schweiz einen Brief geschickt, in dem er schrieb, er habe Berlin wegen der schlechten Witterung für eine kleine Zeit verlassen und erkläre feierlich, dass die Informationen der Zeitungen nicht von ihm stammten. Aber das ist jetzt Schnee von gestern. Loerke muss die nächste Sitzung vorbereiten, auf der ein neuer Abteilungspräsident gewählt werden soll. Die Zeit drängt. Angesichts seiner gefährdeten Position als Sekretär möchte Lörke kein Risiko eingehen und sich eng mit Schillings abstimmen. Doch ausgerechnet jetzt ist der Präsident krank geworden und hat außerdem noch Reisepläne. Also schreibt Lörke ihm einen Brief. Zunächst erinnert er an Ricarda Huch, die Schillings noch nicht kennengelernt hat. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Literaturabteilung und müsste nach Heinrich Manns Rücktritt nun vorübergehend die Leitung übernehmen. Lörke lobt sie sehr. Sie ist, schreibt er, eine Kandidatin nach Schillings Geschmack, eine besonnene, selbstständige Persönlichkeit im nationalen Sinne. Doch sie hat im vergangenen Jahr Berlin verlassen und lebt jetzt im Alter von bald 70 Jahren bei einer Jugendfreundin in Heidelberg. Ohne Wohnsitz in Berlin kommt sie nach den Statuten für eine führende Funktion in der Preußischen Akademie nicht in Frage und Lörke vermutet, dass sie ihr Amt deshalb wohl von sich aus aufgeben wird. Voraussichtlich muss also bei der nächsten Sitzung nicht nur ein neuer Vorsitzender, sondern auch ein neuer Stellvertreter gefunden werden. Um diese weichenstellenden Entscheidungen möglichst reibungslos über die Bühne zu bringen, könnte, so gibt Lörke zu bedenken, eine organisatorische Frage eine wichtige Rolle spielen. Aller Erfahrung nach werden nämlich viele auswärtige Mitglieder nur dann zur Sitzung anreisen, wenn sie damit rechnen können, dass sie ihre Reisekosten ersetzt bekommen. Und das sind, schreibt er, Mitglieder, die bei der kommenden Wahl eher hemmend als förderlich sein dürften. Während Mitglieder, die Schillings bei der Sitzung voraussichtlich besonders hilfreich sein werden, bereit sind, auch auf eigene Kosten anzureisen. Außerdem lässt Lörke seinen Präsidenten zum Abschluss des Briefes noch wissen, dass über die Frage der Erstattung der Fahrtgelder erst Anfang der kommenden Woche im Ministerium entschieden wird. Schillings kann hier also in seinem Sinne Einfluss nehmen. Es ist ein sorgfältig formulierter Brief, mit dem Lörke zufrieden sein kann. Alles Entscheidende wird nur behutsam angedeutet, dennoch liefert das Schreiben dem Präsidenten eine leicht zu entschlüsselnde Handlungsanweisung, was er tun kann, um sich bei den kommenden Abstimmungen in der Literaturabteilung die Mehrheit zu sichern. Und natürlich wird, darf Lörke hoffen, der Brief Schillings nebenbei auch zeigen, wie nützlich Lörke für ihn sein kann, wenn ihm der Posten als Akademiesekretär erhalten bleibt. Eine Gruppe von uniformierten SA-Männern zieht durch die innere Neustadt Dresdens. Rechts und links des sanft geschwungenen Bogens, den die große Meißner Straße hier beschreibt, stehen vier- oder fünfstöckige Bürgerhäuser mit schön gegliederten Fassaden und vielen kleinen Geschäften im Erdgeschoss. Vor der sozialdemokratischen Volksbuchhandlung schwenken die SA-Leute ab, drängeln in den Laden, reißen die Bücher aus den Regalen und tragen sie über den schmalen Bürgersteig auf die Straße. Dort werfen sie ihre Beute auf einen Haufen und zünden sie an. Der Buchhändler ist kurz vor dem Überfall noch gewarnt worden und hat Teile seines Bestandes in Kohlesäcken aus dem Laden retten können. Aber die meisten seiner Bücher verwandeln sich direkt vor seinem Geschäft in ein schmutzig-graues Häufchen Asche. Es ist die erste Bücherverbrennung der Nationalsozialisten. Weitere folgen. Am kommenden Tag, am 8. März, gegen 4 Uhr am Nachmittag, besetzen SA-Leute die SPD-nahe Dresdner Volkszeitung am Wettiner Platz, hissen die Hakenkreuzfahne, schaffen Zeitungen, Bücher und andere Unterlagen aus dem Haus und aus der dortigen Buchhandlung auf die Straße und verbrennen sie. Gleiches geschieht am selben Tag in Zwickau mit der Buchhandlung des Sächsischen Volksblattes, am 9. März mit der Volksbuchhandlung in Pirna und am 12. März in Bochum mit der Buchhandlung des sozialdemokratischen Volksblattes. Aber es geht nicht immer nur um Bücher. In rund einem Dutzend Städten werden Gewerkschaftsführer oder SPD-Parteibüros gestürmt, Akten- und Archivmaterial vor die Gebäude getragen und angezündet. Zwei Monate später, am 10. Mai, organisiert die Deutsche Studentenschaft dann die große Bücherverbrennung in Berlin und in 21 anderen deutschen Universitätsstädten. Die Studenten werden dazu nicht nur durch die NSDAP verpflichtet, sondern betreiben die Aktion auf eigene Initiative hin. Schon seit einigen Jahren herrscht an den meisten deutschen Universitäten ein ausgeprägt nationalistisches, völkisches Klima. Es sind keineswegs nur die Arbeitslosen oder Ungebildeten, die sich für die Nazis begeistern. Seit Sommer 1931 dominiert der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, eine Untergliederung der NSDAP, die Deutsche Studentenschaft. Zur Vorbereitung der Verbrennung werden ab dem 26. April Bücher der geächteten Autoren nach schnell zusammengestellten Listen aus privatem Besitz und später auch aus Universitäts- und anderen öffentlichen Bibliotheken, aus Buchhandlungen und Leihbüchereien geholt und zu Sammelpunkten gebracht. Am Abend des 10. Mai führen dann, nach aufputschenden Kundgebungen in den Hörsälen der Universitäten, Fackelzüge zu den Bücherscheiterhaufen. Zur Inszenierung gehören Ausrufer, die nach festgelegten Feuersprüchen die Bücher der verfolgten und verachteten Autoren in die Flammen werfen. Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkriegs, für Erziehung des Volkes im Geist der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Erich Maria Remarque. Gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache, für Pflege des kostbarsten Gutes unseres Volkes. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Alfred Kerr. Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist. Verschlinge, Flamme, auch die Schriften von Tucholsky und Ossietzky. Wie zuvor schon in Hamburg, Hessen und Bremen übernimmt Reichsinnenminister Frick nun auch in Baden, Württemberg und Sachsen die Polizeigewalt und überträgt die entsprechenden Aufgaben an Kommissare, die der NSDAP angehören. Bei politisch motivierten Zusammenstößen in Düsseldorf, Wuppertal, Duisburg-Hamborn, Blankenrath und Hof werden 7 Männer und eine Frau getötet. Lauter Abschiede. Mittwoch, 8. März. Frankfurt wimmelt von Hilfspolizisten der SA und der SS. In den Gassen der verwinkelten Altstadt rund um den Römerberg sieht Harry Graf Kessler in den oberen Stockwerken, wo zumeist die eher mittellosen, einfachen Leute wohnen, viele Hakenkreuzfahnen aus den Fenstern hängen. Auf der Kaiserstraße begegnet er einem Straßenhändler, der mit großem Erfolg Hakenkreuzabzeichen verkauft, vor allem an kleine Jungen, die sie sich sofort anstecken. Kessler hat nicht zuletzt deshalb in Frankfurt Zwischenstation gemacht, um Heinrich Simon zu besuchen, den Chefredakteur und Mitbesitzer der Frankfurter Zeitung. Anders als im Gespräch mit Fritz Lanzhoff in der vergangenen Woche sind Simons Einschätzungen heute, 3 Tage nach der Wahl, sehr pessimistisch. Nicht nur, weil die Main-Linie nicht gehalten hat. Er sieht im Wahlsieg Hitlers das Fundament für eine unabsehbar lange Nazi-Herrschaft und spricht von 20 oder 30 Jahren. Am Nachmittag besteigt Kessler dann einen Zug Richtung Saarbrücken. Sein Ziel ist Paris. Doch reist er in aller Gelassenheit wie sonst auch. Gedanken an eine Flucht lässt er nicht aufkommen. Am nächsten Morgen trifft er bereits Freunde in Paris. In Wuppertal muss der Frauenstadtverband die lang geplante Lesung von Else Lasker-Schüler absagen. Die Organisatorin schreibt ihr mit der Bitte, den Auftritt bis zum Herbst zu verschieben. Die Atmosphäre in der Stadt ist zu feindselig, als dass sie es riskieren könnte, an ihrer Einladung festzuhalten. Ich hoffe, sehr verehrte Frau Lasker-Schüler, dass wir uns in nicht zu ferner Zeit unter einem besseren Stern treffen können. Inzwischen ist auch klar, dass Leopold Jessner, so wie Gustav Hartung vor einer Woche, die versprochene Uraufführung von Arthur Aronimus im Schiller-Theater absagen muss. Die Inszenierung des Richard-Billinger-Stückes am Gendarmenmarkt war seine Abschiedsvorstellung in dieser Stadt, für die er im Theater so viel getan hat. Er stellt jetzt in aller Eile eine Tourneetruppe zusammen, mit der er Deutschland verlassen und durch Holland, Belgien und England reisen will. Für Else Lasker-Schüler ist da einfach keine Zeit mehr. Noch vor kurzem, im Herbst, sah es nach den langen Trauerjahren wegen ihres Sohnes nach einem furiosen Comeback für sie aus. Doch jetzt, wenige Monate später, bekommt sie nur noch Absagen. Wenn sie ehrlich zu sich selbst ist, steht sie mit leeren Händen da. Die KPD hat bei der Reichstagswahl 81 Sitze erzielt. Heute werden die Mandate aufgrund der Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat annulliert. Die Abgeordneten können, spottet Reichsinnenminister Frick auf einer Kundgebung in Frankfurt am Main, ohnehin nicht bei der Eröffnung des Reichstags dabei sein, da sie ja in Konzentrationslagern sind. In Breslau wird ein Propagandamarsch mit rund 250 SA-Männern vom Gewerkschaftshaus aus beschossen. Ein 20-jähriger SA-Mann stirbt, 5 weitere werden verletzt. Unerwartete Attacken. Freitag, 10. März. Es ist der schönste Tag der ganzen Woche in Lenzerheide. Blauer Himmel, guter Schnee, und ausgerechnet heute müssen Erika und Klaus Mann zurück nach München. Um das herrliche Wetter nicht ungenutzt zu lassen, steigen sie gleich morgens nochmal mit den Ski den Hang hinauf und legen sich vor der Abfahrt eine Weile in die Sonne. Als sie wieder beim Chalet ankommen, wird die Zeit knapp, sie müssen sofort packen. Eilig geht es runter mit dem Wagen nach Chur, eine fabelhafte Fahrt, die Landschaft zeigt sich von ihrer schönsten Seite und sie schaffen es gerade noch rechtzeitig zum Zug. Skiabfahrt und Aufbruch haben sie so sehr beschäftigt, dass sie den Vormittag über keine Nachrichten gehört haben und die katastrophale Meldung sie erst erreicht, als sie an der Grenze Zeitungen kaufen. Hitlers Regierung hat jetzt auch für Sachsen und Bayern Reichskommissare ernannt, die nach der Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat die Polizeigewalt übernehmen, de facto also die neuen Länderchefs sind. Für Bayern ist das Franz Ritter von Epp, ein General mit Metzgermentalität, der vom Kolonialkrieg gegen die Hereros in Afrika über die Schlachten bei Verdun bis hin zu den Kämpfen der Freikorps gegen die Münchner Räterepublik an einigen der schmutzigsten und tödlichsten Operationen des deutschen Militärs beteiligt war. Mit dem letzten bisschen Schutz, den die bayerische Regierung unter Heinrich Held noch vor der Willkür Hitlers geboten hatte, ist es damit vorbei. Ihr Zug fährt sie, das wird Erika und Klaus beim Lesen der Zeitungen klar, aus der Schweizer Sicherheit mitten hinein in den Terror der Nazis. Familienchauffeur Hans Holzner, der sie vom Hauptbahnhof in München abholt, macht einen verstörten Eindruck. Er ist auffällig nervös, seine Hände sind zittrig, als er ihr Gepäck in den Wagen hebt. »Wenn ich den Herrschaften einen Rat geben darf«, sagt er mit blassem Gesicht, »halten Sie sich in den nächsten Tagen zurück.« Wochen später stellt sich heraus, dass Holzner schon seit Jahren als Spitzel an die Nazis in München berichtet hat, was im Haus von Thomas Mann vorgeht. Er weiß somit aus erster Hand, wie gefährlich die Situation für die Familie geworden ist. Wie ein Doppelagent fühlt er sich hin und her gerissen zwischen den Loyalitäten zu seiner Partei und zu seinen Arbeitgebern. Die Stadt erscheint ruhig, es ist wenig los auf den Straßen, aber während der Fahrt sehen Klaus und Erika Hakenkreuzfahnen an allen öffentlichen Gebäuden und an den Litfaßsäulen Anschläge mit Verlautbarungen des Generals von Epp. Auch bei den Großeltern Pringsheim, die sie auf dem Heimweg kurz besuchen, erfahren sie nichts, was sie über die neuen Verhältnisse in der Stadt beruhigen könnte. Zu Hause in der Poschinger Straße angekommen, zögern sie nicht. Sie melden bei der Vermittlung sofort eine Auslandsverbindung an nach Arosa, neues Waldhotel, um die Eltern zu warnen. Es wird ein kompliziertes Gespräch. Erika und Klaus befürchten, die Leitung werde abgehört. Also wollen sie nicht direkt ansprechen, welche Gefahren in München auf ihren Vater warten. Aber ihnen fällt auch keine geschickte Umschreibung ein, mit der sie sich bei ihm sofort verständlich machen können. Sie beginnen mit einem frei erfundenen Wetterbericht. »Neuerdings ist«, erzählen sie, »die Witterung in München und Umgebung absolut miserabel. Das sei gar nicht gut für die Gesundheit der Eltern, sie sollten lieber noch in der Schweiz bleiben. Außerdem werde das ganze Haus auf den Kopf gestellt, Frühjahrsputz, Unruhe überall.« Doch Thomas Mann begreift nicht. Er will sich von solchen Lappalien nicht aufhalten lassen. Er möchte nach Hause, zurück an den Schreibtisch, zurück an sein Manuskript des Josefs-Romans. Wie sehr sie ihm auch zureden, der Vater bleibt unbeirrbar, bis die Geschwister schließlich alle Vorsicht fahren lassen. »Es geht nicht, du darfst nicht kommen. Bleibe in der Schweiz, du wärst hier nicht sicher.« »Sie gehen jetzt mit uns in die Kanzlei hinunter«, sagt einer der beiden Beamten, die seine Zellentür aufgeschlossen haben. Egon Erwin Kisch ist seit über einer Woche im Spandauer Gefängnis. Er hat eine Einzelzelle und eine halbe Stunde Hofgang pro Tag. Morgens bekommt er Kaffee, Mittagssuppe, abends Tee. Zweimal wöchentlich gibt es Hering oder Pellkartoffeln. Er folgt den Beamten schweigend. Er ahnt, was auf ihn zukommt. In der Kanzlei verkündet ein anderer Beamter in ruhigem Ton: Sie kommen ins Polizeipräsidium zurück. Warum? Fragt Kisch. Sind Sie Ausländer? Ja. Na, da werden Sie wohl aus Deutschland ausgewiesen. Nehmen Sie Ihre Sachen. Sie gehen mit den beiden Herren da. Die beiden Herren, zwei Männer von der politischen Polizei, begrüßen ihn nicht eben freundlich. Sie versuchen sofort, ihn einzuschüchtern und sagen, dass sie ihn erschießen werden, falls er zu fliehen versucht. Dann setzen sie ihn in einen Polizeiwagen und fahren los. Sie meinen es ernst, das weiß Kisch inzwischen. Es werden derzeit viele Gefangene angeblich auf der Flucht erschossen. Er wird den beiden nicht den geringsten Anlass dazu bieten. Ihm hat man in Spandau körperlich nichts getan, aber auf dem Hof waren beim Rundgang Schreie von Geprügelten aus den Arrestzellen gut zu hören. Das Gebrüll ging ihm durch und durch, aber er konnte nichts tun. Im Polizeipräsidium bringen die Schließer ihn in eine Gemeinschaftszelle mit 50 bis 60 anderen Gefangenen. Und hier sieht er zum ersten Mal Männer, die solche Prügelorgien, deren akustischer Zeuge er geworden ist, hinter sich haben. Sie sind verletzt, verstümmelt, verbunden, blutig. Sie zeigen ihm ihre Wunden und reden und reden. Am Wahlsonntag oder am Tag danach hat man sie aus ihren Wohnungen geholt und verhaftet, in SA-Kasernen oder wilde KZs verschleppt. Manche wurden gezwungen, auf dem Hof zu exerzieren, sich auf Kommando in den Dreck zu werfen und aufzuspringen, sich wieder hinzuwerfen und wieder aufzuspringen, bis sie bewusstlos liegen blieben. Andere mussten Rizinusöl trinken und sich dann mit nacktem Hintern über Tische beugen. Sie wurden mit Stöcken geprügelt, bis die Haut aufplatzte und sich wegen des Abführmittels ihr Darminhalt über das rohe Fleisch ergoss. Einer der Gefangenen war seinem Sohn gegenübergestellt worden. Beide erhielten Stöcke und wurden mit vorgehaltenen Revolvern gezwungen, aufeinander einzuschlagen. Immer wieder wurde sehr ernsthaft mit Erschießungen gedroht, und nachts schossen die Wachleute manchmal zu ihrem Vergnügen blind in das Dunkel der Schlafräume. Danach lagen alle stundenlang wach. Den Juden unter den Gefangenen ging es am schlechtesten. Sie wurden am wütendsten geprügelt, wurden zur Hinrichtung an die Wand gestellt, wo man dann auf sie anlegte und knapp über ihre Köpfe feuerte. Bis in die Nacht hinein erzählen die Häftlinge Kisch solche Geschichten, die kaum zu ertragen sind. Das Licht wird nicht gelöscht, weil immer neue Gefangene in die Zelle gebracht werden. Doch an Schlaf ist ohnehin nicht zu denken. In der ersten Woche nach der Ankunft in Arosa war Thomas Mann noch ruhig und souverän und genoss die Entspannung nach der konzentrierten Arbeit der letzten Monate. Doch seit der Wahl und dem Triumph Hitlers hat sich das geändert. Er spürt wachsende Unsicherheit. Es ist eine Art von angsthaft gesteigerter Wehmut, die er in schwächerer Form von anderen Abschiedserlebnissen her kennt. Aber jetzt ist sie viel stärker, sie reicht bis zur Panik. Neulich nachts steigerte sie sich zu einer Krise, er wusste sich allein nicht mehr zu helfen und musste Zuflucht zu Katja nehmen, die ihn nur mit Mühe beruhigen konnte. Als Schriftsteller versucht er, sich schreibend mehr Klarheit über die neue Situation zu verschaffen. Er beginnt ein politisches Tagebuch, um seine Gedanken, seine Eindrücke und vor allem seine Empörung festzuhalten. Vielleicht wird er später einmal aus diesen Aufzeichnungen ein Buch des Unmuts zusammenstellen, überlegt er, oder ein Buch seiner Leiden an Deutschland. Es wird immer deutlicher, dass eine Lebensepoche abgeschlossen ist. Er muss seine Existenz auf eine neue Basis stellen. Es wäre wohl gut, künftig alle Verpflichtungen und Ämter, in die er sich nicht zuletzt aus sozialer Gutmütigkeit hat drängen lassen, von seinem Leben abzustreifen und sich allein auf sein Werk zu konzentrieren. Wenn er sich ganz in die Literatur zurückzieht, bietet er am wenigsten Anlass für politische Angriffe. Das Wetter ist herrlich, aber es geht ihm schlecht. Er kann nicht recht essen und nicht recht schlafen. Der Gedanke an einen vollständigen Umsturz seiner Existenz, die Vorstellung, ins Exil gehen zu müssen, versetzt ihn in ununterbrochene Erregung und Erschütterung. Heute kam ein etwas merkwürdiger Brief von Gottfried Beermann Fischer aus Berlin. Beermann Fischer ist einmal Arzt gewesen aber nachdem er Brigitte geheiratet hat, die Tochter Samuel Fischers, wurde er Geschäftsführer des S. Fischer Verlags und soll irgendwann die Nachfolge des hochbetagten Verlagsgründers antreten. Doch Beermann Fischers Brief klingt nicht wie Geschäftspost aus dem Verlag, sondern wie eine unaufgeforderte medizinische Beratung. »Ich höre«, schreibt Beermann Fischer, »dass Sie schon so rasch Ihre Kur abbrechen wollen. Ich halte das vom ärztlichen Standpunkt aus für vollständig verkehrt und würde die Kur erst dann als beendet betrachten, wenn sich Ihr Zustand mit Sicherheit übersehen lässt. Alles andere halte ich für nicht unbedenklich, da eine so empfindliche Natur wie die Ihre im jetzigen Augenblick der Behandlung noch unerwarteten Attacken ausgesetzt sein kann. Eine derartige Gefährdung Ihrer Gesundheit muss, wenn es irgend möglich ist, vermieden werden.« Die Formulierungen sind unmissverständlich. Thomas Mann durchschaut sofort, was gemeint ist. Schließlich war nie von einer Kur in Arosa die Rede, sondern lediglich von einem kurzen Urlaub. Im Grunde ist der Brief gleich doppelt beunruhigend. Zum einen als Warnung vor unerwarteten Attacken, zum anderen, weil Beermann Fischer es für nötig hält, seine Warnung in medizinischer Tarnung vorzubringen. Offenbar nimmt er an, dass seine Post unterwegs geöffnet und von fremden Augen gelesen wird. Dann der unangekündigte Anruf von Klaus und Erika. Erst ein seltsames Geplänkel, das wohl auch der Tarnung dienen sollte, dann die recht forsche Aufforderung, kommt nicht nach München, es ist zu gefährlich, bleibt in der Schweiz. Kann das denn sein? Darf er tatsächlich nicht mehr zurück nach München in das eigene Haus? Bei Entscheidungen solcher Tragweite will er sich besser nicht auf seine Kinder oder auf Beermann Fischer verlassen. Lieber schreibt er an zwei Vertrauenspersonen in München mit hoher Kompetenz, an Oberbürgermeister Karl Scharnagel und Rechtsanwalt Karl Löwenstein. Sie werden die Situation verlässlich einschätzen können. Aber so wie sich die Dinge jetzt von Tag zu Tag entwickeln, muss er sich wohl als physisch bedroht ansehen. Er kann es nicht fassen. Die Masurenallee rund um das Berliner Haus des Rundfunks ist voll mit SA und SS. Hitler wird hier abends nach 8 Uhr eine Rede halten und die Männer seiner Kampfverbände schirmen das Gebäude schon Stunden vorher ab. Doch von 7 Uhr bis 7:30 soll Hermann Kesten aus seinem neuen, noch unfertigen Roman »Der Gerechte« lesen. Sein Auftritt ist schon vor Wochen vereinbart worden und später hat trotz aller politischen Umwälzungen niemand daran gedacht, ihn abzusagen. Nichts ahnend geht Kesten mit Toni, seiner Frau, auf das Rundfunkhaus zu, als er plötzlich begreift, in welche Lage sie geraten sind. Alle paar Meter stehen braun- oder schwarz uniformierte Männer, denen sie lieber nicht begegnen wollen. Aber wenn sie jetzt hier auf der Straße mit einem Mal umdrehen und wieder davongehen, machen sie sich erst recht verdächtig. Seit über einem Monat haben sie Visa für Frankreich in ihren Pässen. Nur von Berlin losreißen konnten sie sich bislang nicht. Erst musste Kestens Familie die Grippe auskurieren, dann war Schwester Gina im Begriff, sich zu verloben, was er auch noch abwarten sollte. Vor 2 Wochen klingelte es dann an der Tür. Kesten öffnete, eine Nachbarin stand aufgelöst davor. Sie bebte und flüsterte, Polizei und SA durchsuchten gerade ihre Wohnung. Ihr Mann sei Redakteur, sie hätten ihn verhaftet und würden ihn mitnehmen. Da sie wisse, dass Kesten Schriftsteller ist, wolle sie ihn vorwarnen, vielleicht stehe auch er auf deren Liste. Dann lief sie wieder hinunter zu ihrem Mann. Toni und er schlichen sich über die Hintertreppe aus dem Haus, doch glücklicherweise war es falscher Alarm und niemand wollte ihre Wohnung durchsuchen. Und jetzt schreiten sie förmlich ein Spalier aus SA und SS-Leuten ab, von denen sich alle 10 Schritte einer berechtigt fühlt, ihre Papiere zu kontrollieren. Jedem, der danach fragt, zeigt Kesten seinen Ausweis und den Vertragsbrief vom Rundfunk, der bestätigt, dass er heute hier in einem der Studios erwartet wird. Die Front des Gebäudes bis hin zum Eingang ist lang, sehr lang. Der Weg kommt Kesten und seiner Frau endlos vor. Es ist ein rotbrauner, etwas düsterer Bau, noch ganz neu. Hans Pölzig hat ihn entworfen, den die Nazis jetzt einen Baubolschewik nennen. Auch im Gebäude wird kontrolliert und Kesten ist froh, als er endlich vor dem Mikrofon sitzt. Er liest aus dem 1. Kapitel seines Romans, Es handelt von einem Dorfpfarrer, der sich den Kommunisten angeschlossen hat und öffentlich gegen die Diktatur predigt. Seine beiden Söhne entführen ihn deshalb und binden ihn im Wald an eine Weide, um ihn verhungern zu lassen. Während Kesten liest, eine unendliche halbe Stunde lang, erwartet er jeden Augenblick, dass die Tür zum Studio aufgerissen wird und ihn einer der vielen Uniformierten abführt. Doch nichts geschieht. Als er seine Zeit am Mikrofon überstanden hat, geht er mit Toni sofort zur Kasse, lässt sich sein Honorar auszahlen und muss, als sie das Gebäude verlassen, wieder mehrfach seine Papiere vorzeigen. Niemand hält sie auf. Wenige Tage später packen Toni und er endgültig ihre Koffer. Auf dem Kurfürstendamm treffen sie Erich Kästner vor dem Café Leon, wo Kästner üblicherweise arbeitet, und zeigen ihm ihre Fahrkarten nach Paris. Kästner versucht noch, sie zurückzuhalten. »Müssen wir nicht bleiben? Wir können doch nicht alle auf und davon!« Doch sie lassen sich nicht beirren. 16 Jahre später kehrt Kästner zu Besuch nach Deutschland zurück. In der Nacht zum 11. März wird in der Münchner Friedrichstraße in die Redaktion der Satirezeitschrift Simplicissimus eingebrochen. Alle Schreibtische, Regale und Schränke sind am nächsten Morgen durchwühlt und verwüstet. Das Markenzeichen der Zeitschrift, die rote Simpel-Bulldogge aus Gips, ist zerbrochen. Lediglich die Manuskripte und Karikaturen der Zeichner Olaf Gulbrandsson und Eduard Töni sind unberührt geblieben. Beide erfreuen sich später in den Jahren des Dritten Reichs hoher Wertschätzung durch die Nazis und werden mit Preisen ausgezeichnet. Gestern und heute werden in zahlreichen Städten des Landes Parteiführer der SPD verhaftet, Gebäude und Redaktionen sozialdemokratischer Zeitungen besetzt und geschlossen. So wird zum Beispiel der ehemalige Reichsinnenminister Wilhelm Sollmann in seinem Haus in Köln-Rath überfallen. Es gelingt ihm, die Angreifer abzuwehren und die Treppe hinunterzustoßen. Später fahren drei mit SS- und SA-Leuten besetzte Wagen vor, treten die Haustür ein, schlagen Sollmann nieder und entführen ihn. Mehrere SA-Männer durchsuchen die Wohnung und hinterlassen ein Trümmerfeld. In der Parteizentrale der Kölner NSDAP wird Sollmann stundenlang verprügelt, lebensgefährlich verletzt und erst am Abend in ein Polizeikrankenhaus eingeliefert, später noch in Schutzhaft genommen. Er emigriert zunächst ins Saargebiet, dann über Luxemburg und Großbritannien in die Vereinigten Staaten. Letzte Tage, Samstag, 11. März. Gegen Mittag hört Kisch, dass sein Name aufgerufen wird. Er macht sich im Gedränge der überfüllten Zelle bemerkbar. Einer der Wärter öffnet ihm die Gittertür und führt ihn durch die Gänge des Polizeipräsidiums in die Verwaltung. Dort kündigt ihm ein Beamter an, dass er als tschechischer Staatsbürger offiziell aus dem Deutschen Reich ausgewiesen wird und das Land noch heute verlassen muss. Kischs Anwalt hat das Außenministerium der Tschechoslowakei gedrängt, zu seinen Gunsten bei den deutschen Behörden zu intervenieren. Und die möchten offenbar öffentliches Aufheben um die Verhaftung des international bekannten Reporters vermeiden. Kisch darf noch einmal kurz in die Zelle zurück, in der er die Nacht verbracht hat, um seinen Mantel zu holen. Später, als er in Prag an der wieder einmal sensationellen Reportage über seine Tage in Hitlers Gefängnissen arbeitet, wird er schreiben, er habe sich von seinen Zellengenossen mit erhobener Faust und Rotfront verabschiedet. Mehr als 50 rechte Fäuste hätten sich zum Gegengruß erhoben, zu einem mehr als 50-fachen Rotfront! Weder Erika noch Klaus Mann beherzigen den Rat des Familienchauffeurs Hans, sich in München ganz und gar unauffällig zu verhalten. Bei der stattlichen Zahl ihrer Vorhaben und Verpflichtungen wäre das auch schwer möglich. Unter den Augen des rabiaten Reichskommissars von Epp hat ein Kabarett wie die Pfeffermühle keine Chance mehr. Darüber macht sich Erika keine Illusionen und beginnt die Emigration ihrer Truppe zu planen. Erst einmal will sie die alten Verträge kündigen. Nach der Spielpause im 1. März sollte die Pfeffermühle am 1. April in einem größeren Haus, dem Schwabinger Serenissimus, mit neuem Programm starten. Nun muss sie die gerade erst getroffenen Vereinbarungen mit dem Besitzer der Bühne wieder auflösen. Doch der, ein Urmünchner, zeigt sich uneinsichtig. »Sie haben einen Vertrag. Einen Vertrag haben's.« »Ja, wir haben einen Vertrag. appelliert Erika an seine politische Vernunft. Aber wir sind doch ein Anti-Dingsda-Unternehmen. Und die schwarzen Listen liegen schon vor. Und das wäre doch auch für Sie, auch für Sie. Solche Einwände sind dem Mann erstaunlich gleichgültig. Es geht ums Geschäft. Ja, es geht ums Geschäft. Aber es wird ja sofort geschlossen und wir werden alle verhaftet. Sie auch. Eine Warnung, über die der Mann nur lachen kann. Ich bin ein altes Parteimitglied. Da schauen Sie her. Und ich stelle einen SA-Saalschutz. Sie werden beschützt sein. Erika Mann ist begeistert von der völlig verdrehten Denkweise ihres Verhandlungspartners. SA-Männer sollen ein hitlerfeindliches Kabarett vor der Verhaftung durch das NS-Regime bewahren. Was für eine bizarre Vorstellung. Zugleich begreift Erika, in was für eine Gefahr sie die Gespräche mit diesem politisch offenbar ebenso unbedarften wie geschäftlich hemmungslosen Mann bringen. Mit einem SA-Saalschutz machen wir das 1A, verspricht sie schnell. Die Sache ist geschaukelt, das wäre ja noch besser. Ja, sagt ihr Gegenüber, sonst müsste ich sie wegen Vertragsbruch glatt belangen. Nein, wir treten auf, versichert sie beruhigend, im festen Bewusstsein, dem Land schon sehr bald den Rücken zu kehren. Auch Bruder Klaus weiß, dass ihm in Deutschland nicht mehr viel Zeit bleibt. Er schreibt Briefe, überarbeitet einen Aufsatz, der in der Weltbühne erscheinen soll, und macht ein Chanson fertig, das er im Urlaub für einen Auftritt von Herbert Franz in der Pfeffermühle geschrieben hat. Abends dann wird das Haus plötzlich voll. Ihr jüngster Bruder Michael hat Ferien vom Internat. Herbert Franz kommt zum Abendessen. Klaus und er haben sich seit ihren verliebten Faschingstagen nicht mehr gesehen. Erika bringt Magnus Henning aus der Stadt mit, den Kabarettpianisten, dazu noch zwei weitere Freunde. Als Henning sich ans Klavier setzt, bekommt der Abend mit einem Mal eine Schlagseite in Richtung spontaner Feier. Michael hat mit seinen 13 Jahren noch keine Erfahrung mit Alkohol und ist auf sehr komische Weise betrunken. So sehr, dass es schwer wird, ihn ins Bett zu bringen. Vor allem aber Herbert Franz bleibt über Nacht, was Klaus sehr freut. Bahnt sich hier ein Verhältnis an, das haltbarer ist als seine früheren? Josef Goebbels erhält heute seine lang erwartete Ernennung zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Das Ministerium ist für ihn geschaffen worden und auf seine Interessen zugeschnitten. Es ist zuständig für Presse, Rundfunk, Film, Theater, Literatur, bildende Kunst und Musik. Bis zum Herbst gründet Goebbels eine Reichskulturkammer, die seinem Ministerium untersteht. Sie gliedert sich auf in 7 Einzelkammern, die für jeweils einen der genannten Kulturbereiche zuständig sind. Die Reichsschrifttumskammer, Reichsmusikkammer, Reichsfilmkammer und so weiter. Wer künftig in Deutschland bei öffentlichen Veranstaltungen auftreten, etwas publizieren, ausstellen oder vorführen will, muss Mitglied der jeweiligen Kammer sein und wird von ihr permanent kontrolliert. Goebbels schafft ein System fast lückenloser politischer Zensur. Abfahrten. Montag, 13. März. Ein Tag der Abschiede und der Entscheidungen. Vorgestern ist Gustav Hartung von Darmstadt nach Zürich gefahren, weil er dort einen Bariton hören wollte, den er möglicherweise für sein Theater verpflichten möchte. Aber im Grunde ist seine Lage inzwischen unhaltbar geworden. Am Freitag war die 4-köpfige Delegation der Darmstädter NSDAP wieder bei ihm und hat gedroht, die Abendvorstellung des Fidelio werde durch die SA gestört werden, falls sie, wie geplant, unter der Leitung des jüdischen Dirigenten Hermann Adler stattfinden sollte. Und gestern haben SA-Mannschaften die Eingänge des Theaters besetzt und so die Aufführung von Ferdinand Bruckners Marquis von O verhindert. Es fällt Hartung schwer, aber er muss sich eingestehen, dass er unter diesen Bedingungen sein Theater nicht mehr führen kann. Er bittet in seinem Zürcher Hotel um eine Auslandsverbindung, ruft seinen Verwaltungsdirektor in Darmstadt an und diktiert ihm sein Rücktrittsgesuch. Am Vormittag bricht Erika Mann zu ihren Eltern nach Arosa auf. Trotz verschneiter Straßen nimmt sie ihren Wagen, ein Cabriolet. Natürlich wäre es wärmer und bequemer, mit der Bahn zu fahren, aber sie muss viel transportieren. Auf Bitten ihres Vaters hat sie das halbfertige Manuskript von Josef in Ägypten aus seinem Arbeitszimmer geholt, dazu ein Konvolut mit Vorarbeiten und Notizen, das er für die Fortsetzung der Arbeit am Josefsroman braucht. Am Abend kommt sie in Arosa an. Ihre Berichte über Verhaftungen und Misshandlungen von Hitlergegnern in München sind schauerlich. Da auch Oberbürgermeister Scharnagel und Rechtsanwalt Löwenstein in ihren Antwortschreiben auf Thomas Manns briefliche Bitte um eine Einschätzung der Lage nachdrücklich vor einer Rückkehr nach München warnen, ist die Entscheidung gefallen. Er wird vorerst in der Schweiz bleiben. Erikas Freundin Therese Giese will noch in München ausharren. Sie hat Probenverpflichtungen in den Kammerspielen. Während einer Probenpause macht sie sich im Gespräch mit Kollegen lustig über Hitler, der sie angeblich als Schauspielerin hoch verehrt, obwohl sie Jüdin ist. Sie nennt ihn einen »spinnerten Uhu« und erzählt den Witz von dem Vater, der mit seinem kleinen Sohn beim Essen sitzt. Der Sohn fragt, »Vater, wer hat den Reichstag angesteckt?« Der Vater antwortet, »SS, mein Junge.« Einer der Kollegen denunziert sie. Ein anderer Kollege warnt sie vor der Denunziation. Sie zögert nicht, verlässt die Probebühne, flieht aus dem Theater, mehr als eine Tasche hat sie nicht bei sich. Magnus Henning hilft ihr aus der Stadt hinaus. Am Abend erreicht sie Lea Moos in Tirol, am nächsten Tag fährt sie weiter zu Erika Mann in der Schweiz. Erst 16 Jahre später, 1949, wird sie wieder in München auf der Bühne der Kammerspiele stehen. Der ruhelose Klaus Mann ist immer schon viel gereist. Er hat Routine im Fortgehen. Gestern hat er Erich Ebermeyer in einem langen Brief erklärt, dass er die Arbeit am Nachtflug aufgibt und dann Telegramme an Freunde in Paris geschickt, um sein Kommen anzukündigen. Es war ein schöner Vorfrühlingstag. Er hat ihn genutzt, um noch einmal durch München zu spazieren und von der Stadt Abschied zu nehmen. Heute dann letzte Briefe und Telefonate. Mittags kommt Herbert Franz zum Essen in die Poschinger Straße. Der Münchner Rundfunk, erzählt er, beschäftigt neuerdings keine Juden mehr. Nach Tisch hören sie Musik von Grammophon, Salome von Richard Strauss und Mahlers Kindertotenlieder. Zum Tee setzen sie sich auf den Balkon, das Wetter ist noch immer mild. Sie reden viel und sind zärtlich zueinander. Dann muss Herbert los zur nächsten Rundfunkprobe. Nach dieser Trennung bleibt Klaus nichts mehr zu tun, als zu packen. Er fährt nicht gern weg, das Gefühl von Einsamkeit ist stark. Noch Jahre später hat er ein gerahmtes Foto von Herbert Franz bei sich. Er nimmt den Nachtzug nach Paris. Im Schlafwagen trifft er einen ganz sympathischen Amerikaner. In Wien macht sich Brecht wieder auf den Weg. Er hat gehört, dass sich einige Schriftsteller, die er schätzt, in die Schweiz gerettet haben. Vielleicht lässt sich seine Idee einer Emigrantenkolonie, von der er gelegentlich gesprochen hat, wenn vom Exil die Rede war, in der Schweiz realisieren. Die Möglichkeiten dazu will er in Zürich erkunden. Helene Weigel bleibt vorerst mit den Kindern in Wien. Im Züricher Hotel erwartet Brecht bereits einen Brief von Margarete Steffen, seiner Grete, und er antwortet ihr umgehend. Die folgenden Wochen werden zu einer ruhelosen Zeit. In Zürich trifft er Anna Segers und Döblin, am Luganer See unter anderem Hermann Hesse, Bernhard von Brentano und Margarete Steffen. Zwischendurch entwickelt er in Paris zusammen mit Kurt Weil das Ballett »Die sieben Todsünden der Kleinbürger«. Es ist eine kleine Auftragsarbeit für das Théâtre des Champs-Élysées, die von einem englischen Kunstliebhaber für seine Frau, eine Tänzerin, finanziert wird. Doch die Idee einer Immigrantenkolonie in der Schweiz lässt sich nicht verwirklichen, zu unterschiedlich sind die Interessen der Autoren und als zu teuer erweist sich das Land. Anna Segers und Döblin gehen nach Paris, Bernhard von Brentano bleibt in der Schweiz. Brecht übersiedelt mit Helene Weigel, den Kindern und Margarete Steffen nach Dänemark, auf die kleine Insel Thurø bei Svendborg. Dort lebt er in den kommenden 5 Jahren billig, aber im Gegensatz zu seinen Arbeitsgewohnheiten weitgehend isoliert. Nach dem Ausbruch des Kriegs müssen seine Familie und er vor der vorrückenden deutschen Wehrmacht über Schweden und Finnland bis nach Kalifornien fliehen. Selbstaufgabe einer Akademie. Die Abteilung für Dichtkunst kommt am Abend am Pariser Platz zusammen. Die Mitglieder wirken ratlos und wie gelähmt. Nur Gottfried Benn hat ein Ziel und glaubt zu wissen, wie er es erreichen kann. Er hat sich auf das heutige Treffen gründlich vorbereitet. An der Sitzung nimmt ein Beamter des Ministeriums als Beobachter teil. Angeblich ist Minister Rust weiterhin unzufrieden mit dem Zustand der Abteilung und erwartet eine Neuordnung. Bislang gibt es allerdings keinen konkreten Vorschlag aus dem Kreis der Mitglieder, wie sie mit den politischen Erwartungen des Ministers umgehen wollen. Von den Auswärtigen ist tatsächlich nur Rudolf Binding nach Berlin gekommen. Die übrigen haben, wie Oskar Lörke es voraussah, entweder die Reisekosten gescheut oder bereits jede Hoffnung für die Akademie aufgegeben. Die Sitzung beginnt mit einer Zumutung. Der Minister hat, wird den Versammelten eröffnet, Hans Joost zum Mitglied der Abteilung ernannt. Bislang wurden neue Mitglieder üblicherweise von den Alten nach eigenen Vorstellungen in die Akademie gewählt. Doch über dieses Vorrecht setzt sich Minister Rust zugunsten seines Parteifreundes Joost kurzerhand hinweg und demonstriert den Anwesenden so, wie es um ihre Souveränität bestellt ist. Hier hakt Ben ein. Die Passivität der Abteilung geht ihm auf die Nerven. Er will, dass sie ihre Umgestaltung endlich in die eigenen Hände nimmt. Sein Vorschlag? Eine gemeinsame Loyalitätserklärung, die so entschieden ausfällt, dass sie jeden Anlass für weitere Eingriffe des Ministers beseitigt. Er hat einen entsprechenden Text vorbereitet, der an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Jedem Mitglied soll die Frage vorgelegt werden: Sind Sie bereit, unter Anerkennung der veränderten geschichtlichen Lage weiter Ihre Person der Preußischen Akademie der Künste zur Verfügung zu stellen? Eine Bejahung dieser Frage schließt eine öffentliche politische Betätigung gegen die Regierung aus und verpflichtet sie zu einer loyalen Mitarbeit an den satzungsgemäß der Akademie zufallenden Aufgaben der Nation. Das ist die totale politische Unterwerfung. Es ist der Verzicht auf jegliche Meinungsfreiheit oder kritische Distanz zur Regierung. In den zwei Sätzen wird Bens Verachtung für die demokratischen Ideale, für Liberalismus, Toleranz und Meinungsvielfalt spürbar. Und sein überschießender politischer Aktivismus. Denn schließlich würden die Mitglieder durch diese Erklärung ihr Einverständnis nicht nur mit den gegenwärtigen Handlungen der Regierung erklären, sondern ebenso mit allen künftigen, die noch gar nicht absehbar sind. Zur brutalen Direktheit der von Ben formulierten Frage passt, dass er als Antwort nur ein schlichtes Ja oder Nein zulassen will. Es soll in diesem Punkt keinen Platz für Zweifel oder Abwägungen geben, nur radikale Zustimmung oder Ablehnung. Das ist sogar Rudolf Binding, selbst kein Freund der Republik, unheimlich. Als Sitzungsleiter lässt er deshalb nicht über Bens Vorschlag abstimmen, sondern fragt jeden Anwesenden einzeln, ob er Einwände gegen den Entwurf hat. Aber so wie Ben die Erklärung abgefasst hat, gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Selbst leise geäußerte Vorbehalte würden jetzt wirken wie die implizite Ankündigung einer öffentlichen politischen Betätigung gegen die Regierung. Und diesem Verdacht möchte sich angesichts des derzeitigen Treibens von SA und SS lieber niemand aussetzen. Um Nägel mit Köpfen zu machen, wird Bens Entwurf daraufhin zum Büro des Akademiepräsidenten gebracht, damit auch der sich einverstanden erklären kann. Doch Max von Schillings ist nicht zufrieden. Er eilt in die Sitzung und verlangt, dass die Frage noch entschiedener gestellt und die Selbstaufgabe der Abteilung noch vollkommener wird. Der zweite Satz der Frage soll eine kleine Ergänzung bekommen. Eine Bejahung dieser Frage schließt die öffentliche politische Betätigung gegen die Regierung aus und verpflichtet sie zu einer loyalen Mitarbeit an den satzungsgemäß der Akademie zufallenden nationalen kulturellen Aufgaben im Sinne der veränderten geschichtlichen Lage. Damit wird aus dem Verzicht auf Widerspruch gegen die Regierung eine Selbstverpflichtung, künftig im Sinne der Regierung zu arbeiten. Aus der Unterwerfung wird ein Treueschwur. Doch selbst das kann die Versammelten nicht mehr abschrecken. Es wird kein Wort des Widerstands laut. Alle stimmen ihrer Entmündigung und Indienstnahme zu und beschließen außerdem, die Erklärung umgehend all den Mitgliedern zur Unterschrift zuzuschicken, die nicht zur Sitzung erschienen sind. Ben geht als Sieger vom Platz. Er hat erreicht, was er erreichen wollte. Nach dieser Erklärung gibt es für die neuen Machthaber keinen Grund mehr, die Abteilung für Dichtkunst zu schließen. Allerdings muss Ben schon bald begreifen, dass sein Sieg von einer totalen Niederlage nicht zu unterscheiden ist. Denn die Akademie verliert alle Schriftsteller mit einer respektablen geistigen Ausstrahlungskraft. Zunächst sind das Thomas Mann, Alphonse Paquet, Alfred Döblin und Ricarda Huch, die Bens Loyalitätserklärung selbstverständlich nicht unterschreiben wollen. In einem zweiten Schritt werden die jüdischen oder politisch unliebsamen Mitglieder wie Leonhard Frank, Georg Kaiser, René Schickele, Franz Werfel oder Jakob Wassermann aus der Akademie ausgeschlossen. Die frei werdenden Plätze übernehmen schon im Mai Autoren wie Hans Friedrich Blunk, Hans Grimm, Erwin Guido Kolbenheier, Wilhelm Schäfer und Emil Strauß, die außer ihren völkisch-nationalistischen Überzeugungen intellektuell wenig zu bieten haben. Von diesem Ergebnis ist Ben so entsetzt, dass er die Akademie ab Sommer nicht mehr betritt. Thomas Mann und Döblin bemühen sich allerdings, bei ihren Austritten den Anschein eines offenen Protestes gegen das Regime zu vermeiden. Sie suchen nicht die Konfrontation. Noch nicht. Mann versichert, er habe nicht im geringsten die Absicht, gegen die Regierung zu wirken, wolle sich aber künftig ausschließlich auf seine literarische Arbeit konzentrieren und gebe deshalb seinen Platz in der Akademie auf. Döblin schreibt zunächst, dass er ohne weiteres bereit ist, die geforderte politische Erklärung abzugeben. Doch in einem zweiten Brief schrickt er vor dem eigenen Zugeständnis zurück und tritt aus, weil er als Mann jüdischer Abstammung unter den heutigen Verhältnissen doch wohl eine zu schwere Belastung für die Abteilung sei. Nur Ricarda Huch ist kompromisslos. Obwohl sie nicht im Exil lebt und Deutschland auch später nicht verlässt, hat sie den Mut, in aller Klarheit auszusprechen, was sie von der Selbstdemontage der Akademie hält. Dass sie nicht bereit ist, ihr Recht auf Meinungsfreiheit aufzugeben. Dass sie der Akademie die Kompetenz abspricht, sie zu Loyalitätserklärungen zu nötigen und dass sie Hitlers Politik in verschiedenerlei Hinsicht auf das Schärfste ablehnt. Zu ihrer Überraschung will Max von Schillings ihren Austritt jedoch nicht akzeptieren, sondern baut ihr goldene Brücken, um die konservative und populäre Schriftstellerin in der Akademie zu halten. Ein wenig droht er ihr auch, ihr Verhalten könnte öffentlich als Solidaritätserklärung mit Heinrich Mann und Döblin verstanden werden, die inzwischen ins Ausland geflohen sind. Ricarda Huch muss regelrecht darum kämpfen, die Akademie verlassen zu können, und sie tut es mit großer Würde und Entschiedenheit. Da Schillings ihre deutsche Gesinnung lobt, stellt sie klar, was es damit auf sich hat. Dass ein Deutscher Deutsch empfindet, möchte ich fast für selbstverständlich halten. Aber was Deutsch ist und wie Deutschtum sich betätigen soll, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Was die jetzige Regierung als nationale Gesinnung vorschreibt, ist nicht mein Deutschtum. Die Zentralisierung, den Zwang, die brutalen Methoden, die Diffamierung Andersdenkender, das prahlerische Selbstlob halte ich für undeutsch und unheilvoll. Mehr noch, auch Schillings heimliche Drohung weist sie vehement zurück. Sie erwähnen die Herren Heinrich Mann und Dr. Döblin. Es ist wahr, dass ich mit Herrn Heinrich Mann nicht übereinstimmte, mit Herrn Dr. Döblin tat ich es nicht immer, aber doch in manchen Dingen. Jedenfalls möchte ich wünschen, dass alle nichtjüdischen Deutschen so gewissenhaft suchten, das Richtige zu erkennen und zu tun, so offen, ehrlich und anständig wären, wie ich ihn immer gefunden habe. Meiner Ansicht nach konnte er angesichts der Judenhetze nicht anders handeln, als er getan hat. Ricarda Huch ist, als sie das schreibt, 68 Jahre alt, eine weißhaarige, gepflegte Dame und hochorganisierte Intellektuelle, die sich aus Berlin in die ruhigere Provinz nach Heidelberg zurückgezogen hat. Zugleich ist sie völlig unbeirrbar in ihrer Bestimmtheit und Zivilcourage, wenn es um die Verteidigung bürgerlicher Freiheit und mitmenschlichen Anstands geht. Leider findet sie fast keine Mitstreiter von ihrem Format in und außerhalb der Akademie. Für sie beginnen nun einsame Jahre der inneren Emigration. Sie überlebt Diktatur und Bombenkrieg. In Jena wird ihr Haus zum Mittelpunkt eines Gesprächskreises von Hitlergegnern. Zwei Jahre nach Kriegsende reist sie nach Berlin, um Material für ein Buch über den deutschen Widerstand gegen Hitler zu sammeln. Sie wohnt in einem Hotel an der Fasanenstraße, wo ihr auf einem der Flure ein Mann entgegenkommt, der sie erkennt und voller Freude begrüßt. Alfred Döblin. Stadtbaurat Martin Wagner, der als einziger aus Solidarität mit Käthe Kollwitz und Heinrich Mann aus der Akademie ausgetreten ist, wird am späten Abend von Hermann Göring mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Zusammen mit ihm müssen vier weitere Mitglieder des Berliner Magistrats ihre Ämter aufgeben. In den kommenden zwei Jahren ist Wagner weitgehend beschäftigungslos. 1935 geht er als städtebaulicher Berater nach Istanbul. Drei Jahre später erhält er einen Ruf an die Harvard University und arbeitet dort bis zu seiner Emeritierung 1950 als Professor für Städtebau und Landesplanung. Die Liga für Menschenrechte erklärt sich für aufgelöst. Sie stellt jegliche Tätigkeit in Deutschland ein. In Schönebeck bei Magdeburg wird ein Stadtverordneter der SPD erschossen. In Kiel wird ein Rechtsanwalt erschossen, der für die SPD als Stadtverordneter kandidiert. Vor dem Kölner Rathaus marschieren SA-Mannschaften auf. Der NSDAP-Gauleiter Josef Grohe erscheint auf dem Balkon des Rathauses und erklärt den Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer für abgesetzt. Bei einem Besuch Hitlers in Köln am 18. Februar hatte Adenauer in der Stadt jeden Flaggenschmuck verboten und dem Reichskanzler den Händedruck verweigert. Auf Wahlplakaten forderte die NSDAP daraufhin »Adenauer an die Mauer«. Ein alter Schulfreund Adenauers, inzwischen Abt des Klosters Maria Laach in der Eifel, nimmt Adenauer nach dessen Absetzung vorübergehend als Bruder Konrad in die Abtei auf. Am 30. März wird Adolf Hitler auf Beschluss des Rates der Stadt zum Ehrenbürger Kölns ernannt. Der Anblick dieser Hölle. Mittwoch, 15. März. Am Morgen sammeln sich rund 300 Bereitschaftspolizisten, mehrere Dutzend Kriminalbeamte und SA-Mannschaften an verschiedenen Berliner Revieren und brechen nach Wilmersdorf auf. Sobald sie den Laubenheimer Platz erreichen, springen einige der Männer von den offenen Lastwagen ab und blockieren ringsum alle Zufahrtsstraßen. Sie sind nicht nur mit Revolvern, sondern auch mit Karabinern bewaffnet. Zwischen Breitenbachplatz und Laubenheimer Straße riegeln sie drei große Wohnblocks ab, die ringförmig um großzügige Höfe gruppiert sind. Die Häuser zählen zusammen mehr als 500 Wohnungen. Die Berliner nennen das Areal gern die Hungerburg. Vor wenigen Jahren haben die Berufsgenossenschaft deutscher Bühnenangehöriger und der Schutzverband deutscher Schriftsteller diese Blocks für Theaterleute, für Autorinnen und Autoren gebaut, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Die Wohnungen sind klein, ihre Ausstattung ist spartanisch. Doch dafür entschädigen niedrige Mieten, das parkartige Grün in den Innenhöfen und vor allem die enge Gemeinschaft der Hausbewohner, die alle in verwandten, freien Berufen arbeiten – eine großstädtische Künstlerkolonie. Seit der Weltwirtschaftskrise ist bei den meisten von ihnen aus knappen Lebensverhältnissen die blanke Not geworden. Viele können selbst die geringen Mieten nicht mehr zahlen und müssen mit Zwangsräumung rechnen. Sie wehren sich dagegen mit Protestaufmärschen, die bei ihnen oft den Charakter von Straßentheater und Volksbelustigung annehmen. Die Solidarität in den Häusern ist groß. Die meisten Räumungsversuche werden abgewehrt. Neben Hungerburg trägt die Siedlung deshalb auch den Spitznamen »Die Roten Blocks«. Hier lebt kaum einer, der nicht als Sozialdemokrat, Sozialist oder Kommunist empfindet. Vor zwei Wochen, gleich nach dem Reichstagsbrand, kam es zu den ersten Hausdurchsuchungen und Verhaftungen. Noch in der Brandnacht war Johannes R. Becher, aus der Innenstadt kommend, von Tür zu Tür gelaufen, um die Bewohner zu warnen, darunter auch Karola Piotrukowska, die Lebensgefährtin und spätere Frau des Philosophen Ernst Bloch. Bloch war auf Reisen, also durchkämmte sie allein ihre gemeinsame kleine Privatbibliothek, packte alle marxistischen Bücher in eine Kiste und brachte sie bei Freunden außerhalb des Roten Blocks unter. Als sie zurückkam, um noch zwei Koffer mit verräterischen Manuskripten in Sicherheit zu bringen, war die SA bereits im Haus, und ihr blieb nichts anderes übrig, als die Koffer notdürftig auf ihrem Dachboden zu verstecken. Dann zog sie sich besonders elegant an, um das Rollkommando gar nicht erst auf die Idee kommen zu lassen, sie könnte Kommunistin sein. Tatsächlich durchsuchten die Männer ihren Kleiderschrank und ihre Unterwäsche mindestens ebenso aufmerksam wie die Bücherregale, in denen nun nichts Ketzerisches mehr zu finden war. Sie glaubte schon, die Gefahr überstanden zu haben, als ein SA-Mann sagte: »Jetzt zeigen Sie uns noch Ihren Dachboden.« Karola Piotrkowska stieg die Stufen zum Speicher hinauf wie zur eigenen Hinrichtung. Mit aller Willenskraft versuchte sie, ihre Angst zu unterdrücken und einen Ausweg zu finden. Plötzlich fiel ihr ein, dass sie an ihrem Bund nicht nur den Schlüssel zum eigenen Speicher hatte, sondern auch den zum Speicher ihres Nachbarn, des Lyrikers Peter Huchel. Ernst Bloch hatte bei Huchel eine mittelalterliche Holzplastik untergestellt, eine Madonna mit Kind, für die er in der eigenen übervollen Bodenparzelle keinen Platz mehr fand. Karola Piotrkowska wusste, dass Huchel nichts Verdächtiges aufbewahrte, also öffnete sie das Vorhängeschloss zu seiner Bodentür, die Madonna lächelte ihr selig entgegen und der SA-Mann zog nach einem kurzen Blick in den Speicher wieder ab. Sofort danach warnte sie ihren Mann telefonisch und Ernst Bloch setzte sich in die Schweiz ab. Später schrieb er dankbar in einem seiner Aufsätze: »Madonna hat geholfen.« Doch viele Bewohner der roten Blocks wurden bereits in diesen Tagen verhaftet. Andere wollten fliehen, doch es fehlte ihnen an Geld, also versuchten sie in Berlin unterzutauchen. Heute gehen Polizei und SA, sobald sie den Laubenheimer Platz umstellt und abgeriegelt haben, noch rigoroser vor. Die Großrazzia zeigt, wie viele rechtsstaatliche Hemmungen schon jetzt, 6 Wochen nach Hitlers Machtübernahme, geschwunden sind, sowohl bei Beamten, die inzwischen wie selbstverständlich mit Hitlers Privatarmee zusammenarbeiten, als auch bei Bürgern, die sich mit den Nazis identifizieren. Polizei und SA stürmen alle Häuser überfallartig, damit die Nachbarn sich möglichst nicht gegenseitig warnen können. Einigen Bewohnern gelingt es, sich zu verbarrikadieren, um Zeit zu gewinnen und Papiere in ihren Öfen zu verbrennen. Doch die Angreifer haben von der Feuerwehr Wagen mit Drehleitern mitgebracht, die sie an die Balkone der Wohnung anlegen, um die Fenster einzuschlagen und auf diesem Weg einzusteigen. Bei dem jungen, in Galizien geborenen Manet Sperber ist das nicht nötig. Er wird vom Klingeln an der Haustür im Schlaf überrascht und öffnet. Sperber ist wie Bloch Kommunist und Jude und hat einen ausgeprägten literarischen Ehrgeiz. Als Schüler des Psychotherapeuten Alfred Adler arbeitet er zurzeit in der Berliner Gesellschaft für Individualpsychologie. Mit 19 hat er einen ersten Roman geschrieben, die autobiografische Geschichte eines jungen Mannes, der in Wien nach Liebe und Lebenssinn sucht und nebenbei noch eine Weltrevolution anzetteln will. Doch als er sein Jugendwerk abgeschlossen hatte, kam es ihm sentimental und pathetisch vor und er ließ es lieber in der Schublade. Sperber schläft schon seit ein paar Wochen nicht mehr in der Wohnung im Roten Block. Er wurde von KP-Genossen genötigt, dort 2 Armeepistolen und mehrere Revolver zu verstecken, die für einen möglichen kommunistischen Aufstand gegen die Nazis gedacht sind. Und er ist sich klar darüber, was es für ihn bedeuten würde, falls man die Waffen bei ihm fände. Gestern Abend allerdings konnte er ausnahmsweise nicht in seinem Ausweichquartier bei einer Freundin bleiben und hat sich entschlossen, diese eine Nacht trotz allem im Roten Block zu verbringen. Jetzt drängen ein Kriminalbeamter in Zivil und 2 Polizisten, dazu 4 SA-Männer und eine junge Frau mit Hakenkreuzbinde in seine Zimmer. Das Durchsuchungskommando geht gründlich vor, findet Manuskripte, Briefe, Fotos, die er nur deshalb noch bei sich aufbewahrt hat, weil er die Wohnung eigentlich gar nicht mehr benutzt. Einer der SA-Leute, die sein Bücherregal durchstöbern, schreit begeistert auf, als er auf ein Buch mit einem russischen Autorennamen stößt. Doch die junge Frau mit dem Hakenkreuz am Arm macht ihm klar, dass Dostojewski kein Kommunist war. Sperber hat in der Wohnung kein Bett, sondern 3 Klappcouches, in deren Gestell tagsüber das Bettzeug verstaut wird. In einer davon hat er die Waffen versteckt. Er wartet jeden Augenblick auf einen neuen Triumphschrei, sobald einer der Durchsucher sie entdeckt. Doch der Schrei kommt nicht, Die Papiere, die sie gefunden haben, reichen Polizei und SA allerdings aus, um Manet Sperber festzunehmen. Seine Eskorte führt ihn aus dem Haus zu einem der offenen Lastwagen, auf deren Ladefläche mehrere Bankreihen montiert sind. Dort muss er sich neben die anderen Verhafteten setzen. Einige von ihnen bluten, sie haben aufgeplatzte Lippen oder Wunden am Kopf. Da der Laster fast voll ist, zwingt man ihn, sich in die letzte Reihe zu setzen und zu warten. 30 bis 40 Neugierige umstehen die Lastwagen und die SA-Wachen erklären ihnen, dass dort auf dem Wagen Bolschewisten sitzen, Verbrecher, Brandstifter, Landesverräter, Pestbeulen am deutschen Volkskörper. Eine der Zuschauerinnen, eine ältere Frau, beschimpft die Gefangenen, schlägt nach einem von ihnen, rutscht dabei aus, tut sich weh und schreit auf. Sofort stürzen andere in Richtung des Angegriffenen und schlagen auf ihn ein. Ein Junge, noch zu klein, um den Mann erreichen zu können, springt an der Ladefläche hoch und spuckt ihm ins Gesicht. Schon Augenblicke später prügeln fast alle Umstehenden wahllos auf die Verhafteten ein. Vor allem die Männer auf Sperbers gut erreichbarer letzter Sitzbank werden mit Schlägen eingedeckt. Die Polizisten und SA-Leute schauen zu, ohne einzugreifen. Während Sperber den Fäusten auszuweichen versucht, sieht er ein altes Ehepaar, das sich aus einer Zufahrtsstraße quer über den Platz auf die Lastwagen zubewegt. Der Mann kann nur mühsam gehen und stützt sich auf einen Stock. Ab und zu bleibt er mit rotem Kopf stehen und ringt nach Atem. Dennoch macht er Anstrengungen, sich so schnell wie möglich in den Kreis des Lynchmobs vorzuarbeiten. Am Laster angekommen, schwingt er seinen Stock, drischt auf die Festgenommenen ein und brüllt, dass sie Verbrecher sind, Betrüger, verantwortlich für die Inflation, die ihn ruiniert hat. Nun erst schieben sich einige Polizisten zwischen die Gefangenen und die wütende Menge. Doch die ist nicht so einfach zu bremsen. Ungehemmt drängen die Schläger weiter von allen Seiten auf den Lastwagen ein und versuchen, die Opfer zu erreichen. Bis zwei SA-Männer eine große Sammelbüchse vor den Gefangenen aufstellen, fast so, als müsse Eintritt bezahlt werden für das Lynchvergnügen. Volksgenossen, macht schnell, wenn ihr Gaben für die SA spenden wollt. Hier ist die Büchse. Fast keiner wirft etwas hinein. Aber die Meute lässt von den Gefangenen ab und beginnt sich zu zerstreuen. Währenddessen schleppen die Durchsuchungskommandos Akten, rote Fahnen, Manuskripte, linke Zeitungen und vor allem Bücher aus den Wohnungen. Was davon nicht als Beweismittel dienen kann, wird dennoch konfisziert und wie herrenlose Beute behandelt. Die Männer werfen alles auf dem Laubenheimer Platz auf einen Haufen, zünden es an und veranstalten so eine Bücherverbrennung in eigener Regie. Nachdem Sperber und seine Leidensgenossen lange bewegungslos in der Kälte gesessen haben, fahren die Lastwagen endlich ab mit ihnen. An einer Straßenkreuzung mitten in Berlin halten sie noch einmal an und die SA-Leute steigen aus. Sperber ist klar, was das bedeutet. Sie haben das unwahrscheinliche Glück, in ein ordnungsgemäßes Gefängnis gebracht zu werden, nicht in eines der wilden Lager der SA oder SS. Bei ihrer Ankunft im Polizeigefängnis fällt es einigen der Geprügelten schwer, vom Wagen zu steigen. Kälte und Schmerzen haben sie steif und lahm werden lassen. Die Wachen sind ungeduldig, aber nicht gewalttätig. Gemeinsam mit den anderen durchläuft Sperber die üblichen Prozeduren. Er muss seine Personalien angeben, die Taschen leeren, Unterschriften leisten. Er kommt für 5 Tage in eine überfüllte Gemeinschaftszelle, bevor er in ein anderes Gefängnis verlegt wird, wo er 1 Monat in Einzelhaft zubringt. Seine größte Angst ist, die Waffensammlung in seiner Wohnung könnte gefunden werden, denn damit würde er sich von einem recht harmlosen politischen Häftling in einen Schwerverbrecher verwandeln, der wegen der Vorbereitung von Mordanschlägen vor Gericht gestellt werden könnte. Isoliert in seiner Zelle schwankt er für Wochen zwischen störrischer Hoffnung auf Freilassung und der Angst, wegen der läppischen Wahl eines falschen Übernachtungsorts im Justizapparat der Nazis zermahlen zu werden. Doch Sperbers unwahrscheinliches Glück hält an. Am 20. April, Hitlers Geburtstag, wird er als Ausländer aus der Haft entlassen. Wie zuvor Egon Erwin Kisch erhält auch er die Auflage, unverzüglich aus dem Deutschen Reich auszureisen. Wenig später steigt er in Wien aus dem Zug. Die Zentrale der SA für den GAU Berlin-Brandenburg ist in Kreuzberg im 4. Stock des Hauses Hedemannstraße 31 untergebracht. Es ist ein Eckhaus, die Hedemannstraße kreuzt hier die Wilhelmstraße. Nur knapp 200 Meter von der Einmündung entfernt, also fast in Rufweite, befindet sich das Hauptportal des Anhalter Bahnhofs. Von dort aus verlassen viele der Immigranten die Stadt, unter ihnen Helene Weigel, Bertolt Brecht, Margarete Steffin, Alfred Kerr, Anna Segers, Theodor Wolff, Else Lasker-Schüler. Bereits vor Hitlers Machtantritt verschleppten SA-Kommandos gelegentlich politische Gegner in ihre Zentrale oder an andere Orte, um sie, wie sie es nannten, zu verhören. Vom 30. Januar an nimmt die Zahl der willkürlich Verschleppten oder offiziell Verhafteten derart zu, dass sämtliche Gefängnisse der Stadt überfordert sind und in SA-Kasernen oder Sturmlokalen für einige Wochen wilde Gefängnisse entstehen, die weder von der Justiz noch von der Polizei noch irgendeiner anderen Öffentlichkeit kontrolliert werden. Es sind Orte ohne jedes Recht und Gesetz. Mehr als 100, vielleicht sogar 170 davon gibt es über die Stadt verteilt. Und es gibt sie nicht nur in Berlin oder Preußen, sondern in allen größeren Städten und Ländern des Reiches. Womit müssen Verhaftete rechnen, die nicht wie Kisch und Sperber das Glück haben, Ausländer oder prominent zu sein oder aus anderen Gründen einen letzten Rest von Schutz zu genießen? Um die SA-Zentrale Hedemannstraße 31 herum existieren gleich mehrere solcher Haftstätten, unter anderem schräg gegenüber in den Häusern Hedemannstraße 5 und 6. In dem Häftlingsraum dort werden 15 oder mehr Männer zugleich festgehalten. Das Zimmer ist völlig kahl, bis auf etwas Stroh auf dem Boden. Für die Vernehmungen gibt es eine Strafordnung, einen Katalog der üblichen Foltermethoden. 25 bis 50 abgezählte Hiebe auf das bedeckte oder das entblößte Gesäß. Oder durchlaufende Hiebe vom Kopf bis zu den Füßen. Abreibungen sind mit bloßer Faust oder mit Schlagring möglich. Zur Gleichschaltung gehört, dass sich die Gefangenen vor zuschauenden Wachen gegenseitig verprügeln müssen. Es werden büschelweise Haare ausgerissen, Mittel verabreicht, die Durchfall auslösen, oder einzelne Gefangene zu Scheinhinrichtungen abgeführt. Die Inhaftierten erhalten fast nichts zu essen und keine nennenswerte medizinische Versorgung. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Die Verhöre finden keineswegs nur versteckt in Kellerräumen statt, sondern auch in den Diensträumen der SA, auch in der Zentrale Hedemannstraße 31. Die Gefolterten schreien aus Leibeskräften, ihre Schreie sind, wie Anwohner berichten, bis auf die Straße zu hören. Auch Emigranten, die zum Anhalter Bahnhof eilen, um Deutschland hinter sich zu lassen, bleiben von den Schreien wohl nicht verschont. Um seinen Qualen ein Ende zu machen, springt der Arbeiter Paul Pabst, Mitglied der KPD, im 3. Stock des Hauses Hedemannstraße 5 aus dem Fenster und stirbt. Rudolf Diels, der Leiter der politischen Polizei im preußischen Innenministerium, ab April erster Chef des Geheimen Staatspolizeiamtes, Gestapo, und enger Mitarbeiter Görings, will sich mit den Eigenmächtigkeiten der SA nicht abfinden. In einem Buch, das er nach dem Zweiten Weltkrieg schreibt, behauptet er, sich bei Göring und Hitler mehrfach für die Auflösung der wilden Gefängnisse eingesetzt zu haben. Seiner Aussage nach musste er sich erst gegen den massiven Widerstand des Führers der SA-Gruppe Berlin-Brandenburg durchsetzen, bevor er nach Wochen die Folterstätten in der Hedemannstraße räumen konnte. Die Opfer, die wir vorfanden, waren dem Hungertode nahe. Sie waren tagelang stehend in enge Schränke gesperrt worden, um ihre Geständnisse zu erpressen. Die Vernehmungen hatten mit Prügel begonnen und geendet. Dabei hatte ein Dutzend Kerle in Abständen von Stunden mit Eisenstäben, Gummiknüppeln und Peitschen auf die Opfer eingedroschen. Eingeschlagene Zähne und gebrochene Knochen legten von den Torturen Zeugnis ab. Als wir eintraten, lagen diese lebendigen Skelette reihenweise mit eitrigen Wunden auf dem faulenden Stroh. Es gab keinen, dessen Körper nicht vom Kopf bis zu den Füßen die blauen, gelben oder grünen Male der unmenschlichen Prügel an sich trug. Bei vielen waren die Augen zugeschwollen und unter den Nasenlöchern klebten Krusten geronnenen Blutes. Es gab kein Stöhnen und Klagen mehr, nur starres Warten auf das Ende oder auf neue Prügel. Jeder Einzelne musste auf die bereitgestellten Einsatzwagen getragen werden, sie waren des Gehens nicht mehr fähig. Wie große Lehmklumpen, komische Puppen mit toten Augen und wackelnden Köpfen hingen sie aneinandergeklebt auf den Bänken der Polizeiwagen. Die Schutzpolizisten hatte der Anblick dieser Hölle stumm gemacht. Wie es weiterging. 33 Lebensabrisse. Max von Schillings wird Ende März zum Intendanten der Städtischen Oper Berlin ernannt, tritt am 1. April der NSDAP bei und stirbt kurz darauf am 24. Juli 1933 während einer Darmkrebsoperation. Khadija Wedekind hat mit ihrem Roman Kalumina einen schönen Erfolg. Doch die Ruhe oder Energie, mehr aus ihrem literarischen Talent zu machen, findet sie nicht. 1938 reist sie in die USA, arbeitet als Journalistin und Schauspielerin, Verkäuferin und Kindermädchen, nimmt gelegentlich neue literarische Anläufe, aber ohne überzeugende Ergebnisse. 1949 kommt sie nach Deutschland zurück, veröffentlicht ein Theaterstück und einen Roman, die wenig Resonanz finden, und stirbt 1994 in München. Else Lasker-Schüler rettet sich am 19. April 1933 nach Zürich. 3 Jahre später wird dort ihr Arthur Aronimus uraufgeführt. Katja und Thomas Mann sind unter den Premierengästen. In seinem Tagebuch beschreibt Thomas Mann das Drama als »langes, ungeordnetes, aber liebenswürdiges rheinisches Judenstück«. Else Lasker-Schüler reist 3-mal für längere Zeit nach Israel. Auf der 3. Reise 1939 wird sie vom Kriegsbeginn überrascht und erhält von der Schweiz kein Visum für die Rückreise. Die letzten Jahre lebt sie in einem Zimmer in Jerusalem zur Untermiete. Sie ist mit einigen Emigranten befreundet, unter anderem mit Martin Buber, dem Mann, der in Darmstadt den Fluchtplan für den kommunistischen Verleger Willi Münzenberg entwarf. 1945 stirbt sie in Jerusalem. Hans Joost dient sich zum wichtigsten Literaturfunktionär des Dritten Reiches hoch. Unter anderem wird er Präsident der Reichsschrifttumskammer und der Abteilung für Dichtkunst in der Preußischen Akademie. Seine Freundschaft mit Heinrich Himmler trägt ihn den Rang eines SS-Gruppenführers ein, was in etwa einem Generalleutnant der Wehrmacht entspricht. Öffentlich tritt er fast nur noch in Uniform auf. Er begleitet Himmler auf Reisen und ist über das mörderische Tun der SS im Holocaust bestens informiert. Im Mai 1945 wird er verhaftet und bis Oktober 1948 in verschiedenen Lagern interniert. Sein Entnazifizierungsverfahren zieht sich hin. Das Urteil, er gehöre zu den Belasteten, wird 1955 aufgehoben, sein Publikationsverbot ebenfalls. Er lebt unbeachtet und unbehelligt bis zu seinem Tod 1978 am Starnberger See. Ernst Toller gehört zu den Schriftstellern, die sich öffentlich am intensivsten gegen das NS-Regime engagieren. Christiane Grauthoff lehnt 1933 die Mitarbeit an einem antisemitischen Propagandafilm der Nazis ab und folgt Toller ins Exil. Beide heiraten 1935 in London, kurz nach Grauthoffs 18. Geburtstag. Toller leidet zunehmend unter Depressionen und erhängt sich 1939 in New York. Die so hoffnungsvoll gestartete Theaterkarriere von Grauthoff gerät ins Stocken. Christiane tritt immer seltener auf, heiratet den Schriftsteller Walter Schönstedt und übersiedelt nach Mexico City, wo sie 1974 stirbt. Oskar Maria Graf schreibt, nachdem seine Bücher bei der Bücherverbrennung am 10. Mai verschont geblieben sind, den berühmten Protestbrief »Verbrennt mich«. Als erklärter Feind der Nazis habe er sich das Recht erworben, von ihnen bekämpft zu werden. 1938 flieht er mit Mirjam Sachs über die Niederlande nach New York, wo er im Jahr darauf die Rede zur Begräbnisfeier von Ernst Toller hält. Mirjam Sachs' Cousine Nelly Sachs kann erst 1940 aus Berlin nach Schweden entkommen und erhält für ihre Lyrik 1966 den Literaturnobelpreis. Oskar Maria Graf kehrt 1958 erstmals zu Besuch nach Deutschland zurück. Er stirbt 1967 in New York. Karl von Ossietzky wird am 6. April 1933 in das KZ Sonnenburg bei Küstrin verlegt, in dem die SA-Männer des Sturm 33 das Regime führen. Sie prügeln und schikanieren ihn. Im Frühjahr 1934 wird er im KZ Esterwegen im Emsland bei der Trockenlegung von Moorgebieten eingesetzt, mit dem offensichtlichen Ziel, ihn gesundheitlich zu ruinieren. Vom Ausland aus startet Kurt Grossmann mit Freunden Ossietzkys eine Kampagne, um für ihn als Kandidaten für den Friedensnobelpreis zu werben. In Norwegen engagiert sich ein junger deutscher Emigrant namens Herbert Frahm für die Kampagne, der im Exil den Kampfnamen Willy Brandt angenommen hat. Im November 1936 wird Ossietzky der Friedensnobelpreis zugesprochen. Bald darauf wird er, inzwischen schwer an Tuberkulose erkrankt, in ein Berliner Krankenhaus verlegt. Maud Ossietzky pflegt ihn aufopferungsvoll und ohne das Risiko einer Ansteckung zu scheuen. Er stirbt am 4. Mai 1938 im Alter von 49 Jahren. Bundeskanzler Willy Brandt erhält den Friedensnobelpreis 1971 für seine Ostpolitik. George Gross kann in den USA nicht mehr an die künstlerischen Erfolge seiner deutschen Jahre anschließen. Sein Spätwerk ist oft unpolitisch, er malt Landschaften und Stillleben. Während des Krieges bringt die SS die Wohnung seiner Schwiegereltern am Savini-Platz 5 in ihren Besitz und kassiert die Miete, ohne zu ahnen, dass Gross dort zahlreiche Zeichnungen und andere Arbeiten eingelagert hat. Als er 1959 nach Berlin zurückkommt, findet er sie unbeschädigt in den Kisten vor, in denen er sie 26 Jahre zuvor zurückgelassen hat. Gustav Hartung arbeitet als Schauspieler und Regisseur an Schweizer Theatern. 1945 kehrt er nach Deutschland zurück, wird Leiter der Heidelberger Kammerspiele und stirbt bald darauf am 14. Februar 1946. Erich Maria Remarque emigriert 1939 von der Schweiz in die USA. Er schreibt im Exil noch 8 Romane, doch keiner davon kann an den Erfolg von »Im Westen nichts Neues« anschließen. Er ist ein Mann der Frauen, hat Affären unter anderem mit Marlene Dietrich, Greta Garbo und Paulette Goddard, die er 1958 heiratet. Remarques Schwester Elfriede, die in Dresden lebt, wird 1943 wegen NS-feindlicher Äußerungen denunziert und von Roland Freisler, dem Präsidenten des Volksgerichtshofs, zum Tode verurteilt. Remarque erfährt erst nach Kriegsende von ihrer Hinrichtung. Gottfried Benn wird im Dritten Reich trotz seines beträchtlichen Beitrags zur Gleichschaltung der Akademie und einiger Aufsätze, in denen er sich begeistert von der veränderten geschichtlichen Lage nach dem Machtantritt Hitlers zeigt, wiederholt als modernistischer Lyriker angegriffen. 1935 tritt er als Oberstabsarzt in die Wehrmacht ein, in seinen Augen die aristokratische Form der Emigration. 1938 wird er aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und erhält Publikationsverbot. Nach Kriegsende arbeitet er wieder als Arzt in Berlin und wird bis 1948 erneut mit Publikationsverbot belegt. 1951 erhält er mit dem Büchnerpreis eine der höchsten Literaturauszeichnungen der Bundesrepublik und 2 Jahre darauf das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Klaus Mann schreibt im Mai 1933 einen persönlichen Brief an Gottfried Benn und warnt ihn, er werde von den Nazis keine Anerkennung, sondern nur Undank, Hohn und Verfolgung ernten. Benn antwortet ihm öffentlich in einem Zeitungsaufsatz, den er auch im Rundfunk verliest. Klaus Mann und die übrigen Emigranten müssten endlich begreifen, dass es sich bei dem Machtantritt der Nationalsozialisten nicht um einen Wechsel der Regierungsform, sondern um eine neue Vision von der Geburt des Menschen, vielleicht um eine alte, vielleicht um die letzte großartige Konzeption der weißen Rasse, wahrscheinlich um eine der großartigsten Realisationen des Weltgeistes überhaupt handele. Im September 1933 gründet Klaus Mann in Amsterdam die Exilzeitschrift »Die Sammlung«. Sie erscheint in dem niederländischen Verlag Querido, dessen deutschsprachige Abteilung Fritz Lanzhoff von 1933 bis 1940 leitet und zu einem der wichtigsten Publikationsorte der deutschen Exilliteratur macht. 1938 emigriert Klaus Mann in die Vereinigten Staaten und tritt 1941 in die US Army ein. 1945 führt er als Berichterstatter der Militärzeitschrift Stars and Stripes unter anderem ein Interview mit dem gefangengenommenen Hermann Göring. Nach seiner Entlassung aus dem amerikanischen Armeedienst kann er im deutschen Literaturbetrieb nicht wieder Fuß fassen. Preise oder Orden wie Gottfried Benn erhält er nicht. Er stirbt 1949 in Cannes an einer Überdosis Schlaftabletten. Erika Mann geht ab 1933 mit ihrem Kabarett Pfeffermühle auf Tournee in der Schweiz und in vielen anderen Ländern Europas. Als sie von den deutschen Behörden ausgebürgert wird, heiratet sie den homosexuellen Schriftsteller W. H. Auden und erhält so die britische Staatsangehörigkeit. Ab 1937 lebt sie in den USA. Nachdem die Pfeffermühle aufgelöst wird, trennt sich Therese Giese, die für sich nun keine Arbeitsmöglichkeit als Schauspielerin mehr sieht, von Erika Mann und übersiedelt in die Schweiz. Erika bleibt in den USA und klärt die amerikanische Öffentlichkeit in langen Vortragsreisen über die Verbrechen des Hitler-Regimes auf. Zwischen 1943 und 1946 bereist sie Europa und den Nahen Osten als Kriegsberichterstatterin für verschiedene Zeitungen. 1952 reist sie mit ihren Eltern aus den USA aus und lässt sich mit ihnen bei Zürich nieder. Thomas Mann bleibt 1933 mit Katja zunächst in der Schweiz. Er hält sich anfänglich mit politischen Stellungnahmen zurück. 1936 bricht er öffentlich mit dem nationalsozialistischen Regime und wird ausgebürgert. 1938 übersiedelt er zusammen mit seiner Frau in die USA. Das Paar lebt zuerst in Princeton, dann in Pacific Palisades bei Los Angeles. Im Sommer 1951 muss Thomas Mann vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe aussagen. 1952 verlassen Katja und er die USA und übersiedeln in die Schweiz. Helene Weigel, Bertolt Brecht und Margarete Steffin suchen nach Kriegsbeginn nicht in der Sowjetunion Schutz, sondern in den USA. 1941 führt ihre Flucht allerdings erst nach Moskau, wo Margarete Steffin an Tuberkulose stirbt. Weigel und Brecht reisen weiter über Wladiwostok nach Kalifornien, wo Brecht für die Filmindustrie in Hollywood arbeitet. 1943 kann er in Kooperation mit Fritz Lang den Film »Hangman Also Die« realisieren, der in losem Bezug steht zum Attentat auf den Cheforganisator des Holocaust, Reinhard Heydrich, in Prag. Helene Weigel hat keine Möglichkeit, als Schauspielerin zu arbeiten, von einigen wenigen Auftritten in stummen Rollen abgesehen. 1947 muss sich Brecht einer Befragung durch das Komitee für unamerikanische Umtriebe in Washington, D.C. stellen und reist wenige Tage später nach Zürich aus. Ab 1948 nimmt er seine Theaterarbeit in Berlin wieder auf. Helene Weigel wird Chefin des Berliner Ensembles, Brecht der erste Spielleiter. Erich Mühsam kommt nach seiner Verhaftung nicht mehr frei. SS-Männer ermorden ihn am 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg. Nelly Kröger und Heinrich Mann heiraten 1939 und fliehen im Jahr darauf in die USA. Nelly Kröger kann ihren Alkoholismus nicht überwinden und bringt sich 1944 um. Heinrich Mann lebt in Santa Monica, unweit von seinem Bruder Thomas, der ihn finanziell unterstützt. 1949 wird er in der DDR zum Gründungspräsidenten der Deutschen Akademie der Künste gewählt. Er stirbt am 11. März 1950, kurz vor seiner geplanten Rückkehr nach Berlin. Pierre Berthaud gründet keine Zeitschrift mit Heinrich Mann, sondern beweist seine herausragenden Talente auf anderem Gebiet. Er wird während des Kriegs einer der führenden Köpfe der Résistance und 1949 zum Direktor der Sûreté Nationale des französischen Sicherheitsdienstes. 1951 verliert er sein Amt, nachdem sich ein enger Freund von ihm aus Zeiten der Résistance an einem spektakulären Juwelenraub beteiligt hat und lange nicht verhaftet wird. Als Germanist lehrt er später in Paris an der Sorbonne und veröffentlicht mehrere Bücher unter anderem über Hölderlin und Goethe. Rudi Carius nimmt als Freiwilliger auf Seiten der Kommunisten am Spanischen Bürgerkrieg teil. Von Nelly Krögers Tod in den USA erfährt er erst, als er nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder Verbindung zu Heinrich Mann aufnimmt. Erich Kästner bleibt in Deutschland, weil er seine Mutter dort nicht zurücklassen möchte und um als Augenzeuge Material über das Leben im Dritten Reich zu sammeln, als Stoff für einen künftigen Roman. 1933 verbringt er allerdings auffällig viel Zeit auf Reisen außerhalb von Berlin. Als er im März aus Meran kommend in Zürich Zwischenstation macht, trifft er Anna Segers und andere Autoren, die ihn bestürmen, nicht nach Deutschland zurückzukehren. Aber er lässt sich nicht umstimmen. In den folgenden Jahren wird er, obwohl er mehrere Anläufe dazu macht, nie in die Reichsschrifttumskammer aufgenommen, kann also nur unter Pseudonym veröffentlichen. Nach 1945 bleiben seine Notizbücher, in denen er Aufzeichnungen über das Leben im Nationalsozialismus gesammelt hat, ungenutzt. Das tausendjährige Reich hat nicht das Zeug zum großen Roman. Mascha Kaleko emigriert 1938 in die USA. 1956 kehrt sie zum ersten Mal nach Deutschland zurück. Ihre Bücher werden wieder mit Erfolg verlegt. Auch ihr Debüt, das lyrische Stenogrammheft, erscheint erneut. 1959 soll sie von der Berliner Akademie der Künste den Fontane-Preis erhalten. Doch nachdem sie erfährt, dass das Jurymitglied Hans Egon Holthusen in der SS war, zieht sie ihre Kandidatur zurück. Danach übersiedelt sie ihrem Mann zuliebe nach Israel. In Deutschland findet sie bis zu ihrem Tod kaum noch literarische Resonanz. Theodor Wolff fährt vor der Reichstagswahl vom 5. März noch einmal nach Berlin, gibt seine Stimme ab und reist dann mit seiner Familie aus. Ab 1934 lebt er in Nizza und Sanary-sur-Mer. Hermann Göring bietet ihm an, als Chefredakteur des Berliner Tageblatts nach Deutschland zurückzukehren, doch Wolff lehnt ab. 1943 wird er im Alter von 75 Jahren in Nizza verhaftet und ins KZ Sachsenhausen deportiert, wo er erkrankt. Am 23. September 1943 stirbt er in einem Berliner Krankenhaus. Alfred Döblin lässt sich 1933 vorerst in Paris nieder und flieht 1940 in die USA, wo er vorübergehend in Hollywood als Drehbuchautor engagiert wird. Nach Kriegsende kehrt er als einer der ersten Exilschriftsteller nach Deutschland zurück und arbeitet für die französische Militärverwaltung. Allerdings findet er im literarischen Leben Deutschlands keinen Platz mehr, seine neuen Bücher sind Misserfolge. 1953 übersiedelt er wieder nach Frankreich. Ricarda Huch lebt ab 1936 in Jena. Zwei Jahre später werden sie und ihr Schwiegersohn Franz Böhm wegen judenfreundlicher Ansichten denunziert. Ihr Ansehen ist so groß, dass der Justizminister das Verfahren gegen sie und Böhm niederschlägt. Der dritte und letzte Band ihrer umfangreichen deutschen Geschichte darf allerdings nicht publiziert werden. 1944 erhält sie Glückwunschtelegramme zu ihrem 80. Geburtstag von Hitler und Goebbels und ihr wird der Rabe-Preis verliehen. Nach dem Krieg verweigern die französischen Besatzungsbehörden dem dritten Band ihrer deutschen Geschichte ebenfalls die Druckgenehmigung wegen kritischer Bemerkungen zum Absolutismus Ludwig des 14. 1947 nimmt sie als Ehrenpräsidentin am ersten deutschen Schriftstellerkongress in Berlin teil. Kurz darauf stirbt sie in Schönberg bei Frankfurt am Main. Oskar Lörke verliert seinen Posten als Akademiesekretär, um den er unter großer Selbstaufgabe gekämpft hat, schon Ende März 1933. Aber er bleibt Mitglied der Akademie und Lektor des S. Fischer Verlags, der auch 5 weitere Lyrikbände von ihm veröffentlicht. Er stirbt 1941. Gabriele Tergit emigriert zunächst nach Prag und Palästina. 1938 lässt sie sich dauerhaft in London nieder. Seit 1933 hat sie das Manuskript ihres großen Gesellschaftsromans Effingers im Gepäck, kommt in den Fluchtjahren aber nur langsam damit voran. Als er 1951 in der Bundesrepublik erscheinen kann, findet er nur wenige Leser. Auch zum deutschen Journalismus der Nachkriegsjahre findet sie keinen Zugang mehr. Stattdessen arbeitet sie 25 Jahre ehrenamtlich für den Pen-Club der deutschsprachigen Exilschriftsteller in London als Schatzmeisterin und Sekretärin. Nachwort: Für die Zerstörung der Demokratie brauchten die Antidemokraten nicht länger als die Dauer eines guten Jahresurlaubs. Wer Ende Januar aus einem Rechtsstaat abreiste, kehrte 4 Wochen später in eine Diktatur zurück. Etwa so erging es Leon Feuchtwanger, einem der erfolgreichsten Romanciers der Weimarer Republik, der allerdings schon im November 1932 zu einer Vortragsreise in die USA aufgebrochen war. In New York lernte er Eleanor Roosevelt kennen, die Ehefrau Franklin D. Roosevelts, der wenige Tage zuvor zum Präsidenten gewählt worden war. Eine Bekanntschaft, die sich für Feuchtwanger Jahre später als lebensrettend erwies. Eleanor Roosevelt sollte 1940 nicht nur ihren Mann, sondern Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Feuchtwanger bei seiner dramatischen Flucht vor der Gestapo von Marseille nach Spanien amerikanische Hilfe zukommen zu lassen. Am 30. Januar 1933 ist es ein Legationsrat der Deutschen Botschaft, der Feuchtwanger die Nachricht von der Vereidigung Hitlers überbringt. Und am selben Tag noch warnt ihn der Botschafter Friedrich von Prittwitz und Gaffron bei einem Essen eindringlich davor, nach Deutschland zurückzukehren. Als Jude und als Autor des Romans »Erfolg«, in dem er Hitlers politischen Aufstieg karikiert, steht Feuchtwanger weit oben auf der Liste der Autoren, die die Nazis liebend gern ins Gefängnis oder besser gleich ins Jenseits befördern möchten. Feuchtwanger hat sich 2 Jahre zuvor im Grunewald, einem der nobelsten Wohngebiete Berlins, eine Villa bauen lassen, nur wenige 100 Schritte entfernt von der Villa Alfred Kers. Doch er nimmt die Warnung des Botschafters sehr ernst, lässt bei der Rückreise nach Europa seine Buchung auf einem deutschen Dampfer verfallen und nimmt stattdessen ein französisches Schiff. Als er schließlich in Österreich wieder mit seiner Frau zusammentrifft, erreicht ihn die Nachricht seiner Sekretärin, dass 5 SA-Leute seine Villa überfallen haben. Offenbar waren sie über den Zeitpunkt seiner Ankunft in Europa gut unterrichtet. Da sie ihn und seine Frau nicht antrafen, plünderten sie enttäuscht das Haus, zerschlugen die Einrichtung, verprügelten die Angestellten und schossen auf den Hausmeister. Aus Amerika hat sich Feuchtwanger mit einem einfachen Satz verabschiedet: Hitler means war. Er muss sein Berliner Haus und den größten Teil seines Vermögens verloren geben und lässt sich bei Sonnery-sur-Mer nieder, dem Fischerort unweit von Marseille. Sonnery wird in den folgenden Jahren zu einer Hauptstadt der deutschen Literatur. So viele Emigranten leben hier oder machen auf ihrer Flucht Station. Wilhelm Herzog, Josef Roth, Bertolt Brecht, Ferdinand Bruckner, Stefan Zweig, Heinrich Mann, Annette Kolb, Theodor Wolff, Hermann Kesten, Egon Erwin Kisch, Thomas Mann und seine Kinder Erika und Klaus. Nur wenige konnten mehr ins Exil retten als das, was in 1 oder 2 Koffer passte. Die totalitäre Überwältigung der Demokratie war zu schnell gewesen. Das Schicksal der Akademie der Künste lässt stellvertretend ahnen, wie gering die Widerstandskraft der deutschen Institutionen damals war. Und schon nach 6 Wochen erwiesen sich die zivilisatorischen Kräfte als so schwach, dass am Laubenheimer Platz zufällige Passanten einträchtig auf Wehrlose eindroschen und die Polizei freundlich dabei zuschaute. Wie kostbar Demokratie und Recht sind, zeigt sich, sobald sie zu verschwinden beginnen. Natürlich gibt es Widersprüche und Unklarheiten in den Aufzeichnungen über den Zeitraum, von dem hier erzählt wurde. Schriftsteller und Künstler sind keine Buchhalter der eigenen Vergangenheit. Manche haben ihre Erinnerungen erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten niedergeschrieben und dabei die eine oder andere historisch überprüfbare Datierung verfehlt. Solche Irrtümer habe ich hier stillschweigend korrigiert. Andere Autoren zielten mit ihren später entstandenen Aufzeichnungen so offenkundig darauf, ihr Verhalten in jenen Wochen nachträglich politisch zu beschönigen, dass ich ihre Berichte nicht berücksichtigt habe. Am lebendigsten und überzeugendsten erschienen mir Tagebuchaufzeichnungen, Notizen oder Briefe, die parallel zu den Ereignissen entstanden sind. In Zweifelsfällen habe ich vor allem ihnen vertraut. Aber vieles, was damals geschah und dokumentiert ist, lässt sich nicht gerichtsfest beweisen. Um ein Beispiel zu nennen. Es ist plausibel und durch Aussagen von Zeugen bestätigt, dass der SS-Führer Hans Majkowski und der Polizist Josef Zauritz am 30. Januar 1933 im Auftrag von Josef Goebbels erschossen wurden. Doch nach Kriegsende waren die Beteiligten tot und es bestand kein Interesse an einer juristischen Untersuchung mehr. Mit letzter Beweiskraft ist Goebbels Beteiligung also nicht nachgewiesen worden. Die vorliegenden Indizien und Aussagen erscheinen mir aber überzeugend genug, um seine Mitwirkung hier als historische Tatsache zu schildern. In anderen Fällen bin ich ähnlich verfahren. Die täglichen Meldungen über politisch motivierte Gewalttaten in diesen ersten Tagen und Wochen von Hitlers Herrschaft habe ich vor allem der Vossischen Zeitung, der Frankfurter Zeitung und der Berliner Morgenpost entnommen. Dabei konnte ich nur Tötungsdelikte systematisch berücksichtigen. Die Zahl der Zusammenstöße, bei denen Verletzte zu beklagen waren, war zu groß, als dass ich sie im Rahmen dieses Buches alle hätte erwähnen können. Allein in den Wochen bis zur Wahl am 5. März sollen aus politischen Gründen 69 Menschen ermordet und mehrere hundert verletzt worden sein. Sie hörten Februar 33, Der Winter der Literatur, von Uwe Wittstock. Gelesen von Timo Weißschnur. Ein Hörbuch des Argon Verlags.